Herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 201. Mein Name ist René, außerdem mit dabei der Marvin. Gut. Ha, geklaut. Was mache ich jetzt? Der Dennis. Hallo, servus. Und der Basti. Hallo. Diese Pseudo-Seriosität steht dir nicht. Nee. Also als Marvin-Double gehst du so gerade gar nicht. Zu nett. So, das ist jetzt der vierte Anlauf für die heutige Aufnahme. Das ist ungefähr ein Drittel der Torversuche, die die Eintracht am vergangenen Wochenende gegen Hoffenheim versucht hat, ohne ein einziges Mal wirklich zu treffen. Erklärt es mir. Also ja, ich muss auch erst mal sagen, schön, dass man mal eine Leistung und eine Antwort, eine Reaktion gesehen hat im Vergleich zu anderen Spielen. Das Bayern-Spiel war ja schon so ein bisschen, ja, da haben sich schon angestrengt. Ich bin froh, wenn man eher mal ein paar Torchancen mehr sieht, als dass es so ein Gerumpel ist. Schade, dass wir keins reingemacht haben. Aber Basti, ich wollte jetzt nicht die ersten Sätze schon klauen. Nö, leg ruhig los, weil ich im Endeffekt hätte ich, glaube ich, dasselbe gesagt wie du. Man ist so ein bisschen, wie soll man sagen, so ein bisschen nicht Fisch, nicht Fleisch. Also wie du es gesagt hast, die Reaktion war gut. Man hat gesehen, dass diese Mannschaft, wenn sie sich, scheinbar braucht sie immer so einen Weckruf, um sich zu konzentrieren, was auch ein bisschen merkwürdig ist. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, unterm Strich, mein Fazit ist, also das hätte man locker gewinnen können, wenn nicht sogar müssen. Ja, ich habe das Spiel jetzt nur in einer ganzen kurzen Mikro-Zusammenfassung gesehen. Auf Island, da wurde auch noch nicht mal die Konferenz so wirklich übertragen, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte ein Besseres zu tun. Nein, egal. Fakt ist im Endeffekt, ich bin ehrlich gesagt von dem, was ich so im Internet gelesen habe, in diesem Internet, sei es auf Twitter, sei es auch bei Seiten, wo es Berichte gab, eigentlich nicht, würde nicht sagen, zufrieden. Ich bin aber positiv insofern gestimmt, dass ich sagen muss, die Eintracht scheint eine Reaktion jetzt im Verlauf. Bayern-Spiel war der Anfang, das heißt der Anfang eigentlich, ja, aber war das Weitergehende und jetzt Hoffenheim war so fast schon der nächste Schritt, muss ich sagen, war ich eigentlich relativ zufrieden, denn die Eintracht muss relativ wenig gegen sie zugelassen haben und offensiv war der Drang da, nur das letzte Quäntchen Glück scheint gefehlt zu haben, beziehungsweise Marvin? Ist das jetzt bei mir oder ist das jetzt bei ihm? Nee, es ist bei Marvin im Moment. Bei ihm. Da hat das letzte Quäntchen gefehlt noch. Was war bei mir? Irgendwann war deine Erklärung abgeschnitten. Du hattest noch gesagt, das war jetzt im Endeffekt, die haben nicht so viel zugelassen und dann war auf einmal Totenstille. Hast du da noch gesagt, Marc? Ja, die haben nicht so viel zugelassen, aber das letzte Quäntchen Glück hat insofern gefehlt, dass Seferovic nicht wusste, dass er den Ball auch mal ins Tor bringen kann. So. Ja, das war ja nicht nur Seferovic. Ich meine, Meier hatte ja auch ein paar Chancen, dann war da dieses Ding, wo Injovski, ja, also vollkommen frei im Strafraum, 2 Meter vor einem Tor, wo der Torwart eigentlich schon in der anderen Ecke ist und das Ding dann mal eben so von jetzt auf gleich in den 15. Stock zimmert. Ja, also ja, das war hart. Wobei man schon sagen muss, das ist natürlich, was wir hier betreiben, gerade extrem jammern auf sehr, sehr hohem Niveau. Ja? Also alles das, was wir in den letzten Wochen bemängelt haben, war ja eindeutig besser. Ja? Die Mannschaft hat ja Einsatz gezeigt, da war ja spielerisch was da, da waren Chancen da, da war der Wille da. Es hat halt jetzt einfach nicht gereicht, was halt gerade ärgerlich ist wie eine Mannschaft gegen Hoffenheim, wo du einfach die 3 Punkte sicher haben musst. Ja, und dann ist ja der nächste Gegner Leverkusen, wo wir ja gleich nochmal drüber reden werden. Da wird es wahrscheinlich ja dann, obwohl, da könnte es auch einfach werden, aber es wäre halt einfach mehr drin gewesen, das ist halt das Ärgerliche daran, ja. Aber jetzt allein vom Spielverlauf her, wie habt ihr denn Injovski jetzt auf der linken Seite gesehen? Also er war ja links offensiv. Ist das eine Idee, eine Möglichkeit für die Zukunft? Nein. Nein. Auf gar keinen Fall. Das ist ja mehr, das reiht sich in unsere Dings an und ich beiße den sauren Apfel und ich spreche es schon wieder an. Das ist jetzt neue Woche, neues selbes Thema. Also was soll das sein? Ich kann hell sehen, ich will sagen, ich kann erraten, was du sagen willst. Positionsfremder Spieler, oder? Ja, vielen Dank auch, aber das ist der allerpositionsfremdeste überhaupt. Rechtsverteidiger, dann Sechser, eigentlich ist er ja ein Sechser, plötzlich soll er links außen spielen. Und Schipka war ja wenigstens noch ein Spieler mit dem linken Fuß, aber jetzt spielt wenn wir wirklich dabei angelangt sind, ohne verletzte Spieler zu sagen, ich sage es immer wieder, und jetzt sind wir bei Iniowski angelangt, als Linksaußen, da frage ich mich dann wirklich, was Waldschmidt, Gereskia, Katletz, Gacinovic und wie sie alle heißen. Und selbst Chakwa, weil selbst Chakwa ist auf der Position. Ja. Was haben diese Spieler verbrochen, dass Armin Fee Iniowski da spielen lässt? Das ist, wie gesagt, das ist wieder so eine Aufstellung, wo ich denke, wir haben 800 Verletzte. Und die Sache ist ja, die Iniowski kannst du nichts vorwerfen. Iniowski ist ein Spieler, der zeigt immer vollen Einsatz. Der hat seine Beschränkungen im technischen Bereich, was man natürlich weiß. Das weiß Fee auch. Ich weiß das, er weiß das wahrscheinlich auch selber. Und das hat sich ja dann in dieser Chance gezeigt, die ihr eben angesprochen habt. Also dieses Ding, das ist aus 2 Metern schießt er das übers Tor. Klar kann der Ball auch so ein bisschen behindert aufkommen, was weiß ich was, aber wenn da ein normaler Spieler ist, dann geht's Ding rein. Und eigentlich hätten wir an diesem Tag, wir hätten es gewinnen müssen. Und diese Fans, die da waren, hätten das auch verdient. Ich muss sagen, was ich aus dem Spiel noch mehr mitgenommen habe, als irgendwas, was auf dem Feld passiert ist, war außerhalb des Feldes. Und wenn die Eintracht sich noch einmal beschwert, dass hier in Frankfurt Unruhe ist oder die Fans ungeduldig sind, dann sollen die tatsächlich irgendwann mal ruhig sein, weil 7000 Fans, diese Stimmung, ohne das jetzt wirklich zu übertreiben, war fast wie in Porto. Dieser Wechselgesang über eine Viertelstunde, das war unfassbar einfach. Es war einfach, du hast gedacht, die Eintracht ist auf dem Weg in die Champions League, so wie sich das angefühlt hat von der Stimmung her. Und ja, es hat einfach, und man hat sich im Block jeder fremde Leute, ich habe mich mit so vielen Fremden irgendwie unterhalten, mit meinem Weißwein, es hat einfach nur dieses Tor gefehlt, einfach. Und dann wäre es, ich glaube, das hätte dieser Mannschaft auch Sicherheit gegeben, weil du hast gemerkt, dass die Mannschaft so ein bisschen geschwankt hat zwischen Einsatz und trotzdem noch so einer kleinen Verunsicherung. Weil, wenn man ehrlich ist, hätte Hoffenheim auch noch plötzlich das Tor gemacht und den ganzen die Krone hätte es natürlich aufgesetzt, wenn dieser behinderte Korani das noch gemacht hätte. Aber Gott sei Dank hat Radetzky wieder einer mit von seinen unkonventionellen Paraden gezeigt, wo er den Arm noch so hochreißt. Also wie ja, macht er das denn immer? Also jedes Mal wieder. Ja, es sieht komisch aus, aber ich finde das so genial, wie der da jedes Mal diese Reaktion dann da auspackt und dann da aus kürzester Distanz noch den Arm da hochzieht. Also Respekt. Ja, er ist auf jeden Fall, also das ist, glaube ich, der Einzige, wo wir sagen können, der ist über jeden Zweifel haben, auch wenn er in Ingolstadt einen Patzer drin hat. Aber das ist super, das muss man Hübner dann auch lassen, wenn wir immer meckern hier über Kaderplanung, das muss man ihm lassen. Trapp zu ersetzen war nicht leicht, haben wir trotzdem geschafft für, keine Ahnung, ein Viertel des Geldes. Muss man sagen, auf jeden Fall top. Die Abwehr, klar, war jetzt in den letzten 3 Spielen auch verbessert, weil wir auch ein bisschen defensiver gespielt haben. Seferovic hat es, glaube ich, unter der Woche im Interview jetzt gesagt, gestern oder so, wir haben jetzt defensiv wieder stabilisiert, jetzt fangen wir vorne an. Mhm. Was mich trotzdem so ein bisschen, ich bin trotzdem noch nicht ganz überzeugt, weil wir treten im Endeffekt auf der Stelle und alles um uns rum ist auch nicht so gut drauf und wir haben irgendwie 4 Punkte, glaube ich, auf dem Platz. Es wäre einfach trotzdem, selbst wenn wir jetzt da erst gewonnen hätten in Hoffenheim, wäre trotzdem mehr so ein, ja, so ein bisschen, weiß ich nicht. Man kann zufrieden sein und das, was wir in den letzten Wochen bemängelt haben, die Einstellung ist auf jeden Fall besser, nur finde ich trotzdem noch unnötig, dass wir überhaupt in dieser Situation sind, wieder irgendwie so einen Neustart zu machen. Ich möchte auf jeden Fall auch nochmal was zu der Position Iniowski sagen. Ich fand nämlich, da war kein super Spiel und ist definitiv immer noch ein Positionsfan der Spieler, aber ich fand, Oczipka hat diese Hereinnahme von Iniowski auf der linken Außenbahn so gut getan, denn Oczipka hat meiner Meinung nach eines der besten Spiele in der Saison gezeigt, hat sich sogar mal getraut, dann auch im Wechsel mit Iniowski mal ein bisschen mal auch mal was Offensives zu machen, weil er wusste, okay, hinten, auch wenn natürlich man denkt man jetzt, okay, warum spielt er denn nicht Jagba, der ist ja wenigstens auf der linken Seite beheimatet. Fand ich aber, und Schipka hat sich anscheinend da etwas wohlgefühlt, hat sich auch mal was getraut, hat auch ein paar sehr gute Chancen drin gehabt, auch wenn er natürlich, was und Schipka immer gut tut, eher die Defensive wieder im Auge hatte und da auch eher eingesetzt wurde. Aber ich weiß nicht, wir müssen gucken, dass wir auf jeden Fall, wenn wir auf der Position einen Spieler holen sollten, muss es jemand sein, der auch zumindest nach hinten arbeitet und einem Oczipka zumindest das Gefühl gibt, dass er irgendwo Hilfe hat oder irgendwo auch mal mit ihm tauschen kann, weil sonst brauchst du auch auf der linken Verteidigerposition nochmal 9 Spieler, denn das kann Oczipka nicht leisten. Alles klar, Dennis, dann ist dein Punkt im Endeffekt, die Sicherheit, die ein Injovski vermittelt hat, hat Oczipka insofern gut getan bei seinen Vorstößen, seinen gelegentlichen Vorstößen nach vorne, denn er wusste, dass er sich auf ihn, verlassen kann, während es vielleicht bei Chalmers so hatte ich zumindest das Gefühl, genau. Also weil Oczipka hatte ein paar gute Punkt, Situationen, ja, wo er dann auch mal so gegen zwei, drei Hoffenheimer durchgegangen ist. Das hast du die letzten Spiele überhaupt nicht gesehen. Er hat sich ja überhaupt nicht mehr getraut, irgendwas zu machen. Hm. Vielleicht lag es an der Vielleicht lag es an der generellen Einstellung, dass diesmal gesagt wurde, traut euch mal wieder ein bisschen was. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Aber also es hat mir definitiv mit der Kombination Injovski und Oczipka, hat mir Oczipka auf jeden Fall viel besser gefallen als Spielen vorher, wo, was weiß ich, ein Walsch oder sonst wer da links gespielt hat. Könnte ich mir so erklären. Ansonsten ist es für mich ja überhaupt nicht erklärbar, weil Basti, du hast schon gesagt, Marvin, du auch, René auch. Es war wieder so ein richtiges, warum nimmt man Injovski auf diese Linksaußen? Seite. Das macht eigentlich keinen Sinn. Und klar, er hat es dann auch noch vorne verdödelt. Das kann natürlich jedem passieren, aber sonst macht diese Situation eigentlich keinen Sinn. Wenn du nicht willst, dass du vielleicht von der Seite, du hast auch gemerkt, das Spiel wurde schon sehr viel über rechts gespielt. Ne? Eigner und so weiter war eigentlich der Quellpunkt und nicht über die linke Seite kam da halt nicht viel. Ist eigentlich brutal, ne, wenn du dir nicht überlegst. Ich meine, das haben in Anbetracht der Tatsache, wie du mir das schilderst, das ist gut gemacht worden, ne, im Rahmen der Möglichkeit, ne. Aber wenn du dir dann überlegst, dass du jemanden hattest vor einer ganzen Weile, der jetzt vielleicht auch bei der Eintracht keine absoluten Bäume ausgerissen hat, aber für eine gewisse Sicherheit gesorgt hat und der jetzt irgendwie in der amerikanischen, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt die amerikanische, nee, ist glaube ich die amerikanische, doch, die MLS, der jetzt in der MLS kickt, Tranquilo Barnetta, der ja auch nur 30 Jahre ist, und der würde uns wahrscheinlich in der aktuellen Situation genau auf dieser vakanten Position echt gut tun. Ja? Mhm. Auch, Also das wäre absolut ein sicherer Posten. Schade, dass da die Eintracht nach der vergangenen Saison nicht nochmal einen Move gemacht hat, weil der war ja auch ablösefrei. Vielleicht hat er da auch selbst keinen Bock gehabt. USA ist ja doch vielleicht auch noch das ein oder andere zusätzliche Moment, was Leute dazu bewegt, nochmal einen Verein zu wechseln. Aber irgendwo schade. Ich glaube, der Eintracht hätte aktuell gar nicht so schlecht getan. Jetzt nochmal als kleiner Einwurf. Ich sehe es ja aber grundsätzlich ähnlich wie Basti, der auch gemeint hat, naja, oder was wir auch generell schon seit Wochen sagen, ist halt auch keine Dauerlösung, spätestens in Mitte, und sich darüber Gedanken gemacht werden. Aber die Lösung kann jetzt auch nicht sein, den guten ehemaligen Schalker, der jetzt auch gerade bei uns im Training ist, zu verpflichten. Ich habe jetzt gerade seinen Namen vergessen. Obasi. Ja, ich würde immer Chinduide sagen, weil den finde ich ja richtig geil, aber das ist ja leider der Fall, genau. Also Obasi wäre halt nicht der Mann. Ja, das haben wir ja quasi letzte Woche in deiner Abwesenheit schon, du warst ja gar nicht abwesend. Haben wir ja letzte Woche schon. Geistig vielleicht, ja. Ich meine, wenn das jetzt erstmal so funktioniert, dass man jetzt halt eben dass diese Kombination Oczipka, Injovski jetzt erstmal da Ruhe in das Spiel bringt, dann soll mir das bis zur Winterpause jetzt erstmal genügen. Aber ganz klar, da muss dann halt irgendwie auch mal ein bisschen was dran getan werden, weil es kann ja nicht auf Dauer sein, dass wir da uns selbst und den Gegner permanent damit verwirren, dass wir da irgendwen einsetzen. Wenn es so weitergeht, wäre die nächste logische Konsequenz, dass Radetzky auf links außen spielen muss. Ja, das wäre wahrscheinlich wirklich Wahnsinn, ja. Ja, aber das ist das Einzige, was noch fehlt, ja? Ja, nee, also bei den ganzen coolen Ausstellungen kann ich mir das vorstellen. Aber lasst uns wirklich das Positive hier hervorheben, denn wir haben ja immer viel kritisiert und ich denke schon, dass es auch was Positives ist, dass die Eintracht zumindest bemüht war, sich einen Haufen Torchancen zu erarbeiten, 17 Stück an der Zahl. Das ist wirklich eine Hausnummer, die leider nicht zum Tor geführt hat, wo aber auch einigermaßen viel Pech dabei war. Ich würde von euch ganz gerne wissen, und auch Schiedsrichter. Genau, darauf wollte ich hinaus. Sagen, wie habt ihr denn diese Elfmeterszene Elfmeter und wie Abseits, habt ihr denn diese Elfmeterszene gesehen? War das denn eine klare Sache? Also vom Fernseher aus gesehen, da hat man natürlich auch ganz andere Möglichkeiten. War es für mich eine ganz klare Situation an der Stelle, also da zu sehen, wie der sich da mit dem Bein einhakt und dann da auch nochmal schön auf den Fuß drauf tritt. Das konnte da schon relativ gut erkennen. Ich habe jetzt nicht mehr so ganz in Erinnerung, und das konnte ich auch leider aus den Zusammenfassungen nicht mehr rauskriegen, wie der Schiedsrichter da stand, ob er das hätte sehen müssen, aber so hat's. Ja, also der auf jeden Fall. Ja. vielleicht wollte Hasebe auch in dem Augenblick ein bisschen zu viel, für mich war es auch ein bisschen zu theatralisch, aus dem laufenden Bild, in der Wiederholung, ich habe das gesehen, habe auch gedacht, da ist ja gar nichts gewesen, und dann haben sie ja die Zeitlupen und so weiter, Rabatz, du hast recht, der Linienrichter hätte wahrscheinlich, der hatte einen sehr guten Blick, der hätte es vielleicht sehen können, wenn er auf die Füße geguckt hat, aber aus der Körperbewegung Oberkörper, und ich weiß nicht, was Knut Kirche, ob der wirklich Blick auf die Füße hatte, von der Oberkörperbewegung her war es meiner Meinung nach, hätte ich auch auf Weiterspielen. Es war halt auch in der Situation schwierig zu erkennen, weil die kreuzen sich ja quasi so ein bisschen, oberkörpermäßig ist ja keinerlei Berührung da, und dann macht er ja eine relativ komplexe Bewegung, indem er ihm mit dem einen Fuß erst voll drauftritt und mit dem anderen zieht er ihn ja nochmal so ein bisschen weg. Der hängt sich ja da nochmal rein. Dann machst du natürlich auch eine sehr komische Bewegung, weil du den Fuß ja hochziehst, weil es weh tut, und gleichzeitig noch das andere Bein irgendwie oder den Fuß so ein bisschen weggezogen bekommst. Also das ist halt dann schon so vom Ablauf her wahrscheinlich schwierig zu erkennen, und dann fällst du wahrscheinlich auch einfach aus vollem Lauf erstmal irgendwie ganz merkwürdig. Also ich fand es halt, wie gesagt, vom Ablauf her schon ein bisschen schwierig. Aber klar, der Linienrichter hätte es an der Stelle schon eher sehen müssen. Von daher, ja, dumm gelaufen. Aber mal ganz ehrlich, der eine Elfmeter oder das Ding hätte es jetzt dann nachher auch nicht ausgemacht. Ja? Also sich jetzt über einen Elfmeter aufzuregen, wenn du 17 Torchancen hast und davon kein einziger Ball drin ist, dann hat es halt einfach generell ein bisschen einen gebrauchten Tag, beziehungsweise die Hoffenheimer einfach auch mehr Glück. Ja. Okay. Eine Sache, die das Spiel noch wirklich beschrieben hatte, war, und wo ich auch sage, verdammt, ja, eigentlich war es so, und zwar hatte der Kicker, wenn man auf diese Übersichtsseite geht, Spieler des Tages, wurde ja Oliver Baumann gekürt. Und zwar mit der Aussage, musste zwar keine Glanztaten vollbringen, war aber mehrmals gefragt und immer zuverlässig zur Stelle. Ja. Ja, das passt genau, denn die Bälle waren eigentlich dafür dann wieder zu zentral. Ne? Also der genau, das ja, ist halt mittig, so, klar, wenn es keine komplette Pfeife im Tor ist, macht er da ein gutes Spiel, wenn er immer die Hände hochbekommt und so weiter. Aber da war auch nichts dabei, wo man sagt, ah, da haben sie jetzt mal so einen, ja, geradezu unhaltbaren, der ja dann alles schon, die Worte sind ja schon, sind ja schon zielführend und hätten auch gereicht. Aber das war leider nicht diesmal wirklich eine Leistung. Seferovic hatte keine Ahnung, wie viele Torchancen, die einfach aber alle so unzentral leider waren, dass halt dann auch kein Tor fällt. Ne? Also ja gut, aber die Schüsse von Meier ja auch, wenn du dir, also ich habe mir gerade eben vorher nochmal die Zusammenfassung angeguckt, da sind ja auch so ein paar klassische Meier-Schüsse dabei, wo dann der Eigner das Ding querlegt und er quasi so mit dem ersten Schuss versucht abzuschließen, aber auch die gehen halt einfach mittig auf den Kasten, also da, wo der Torhüter sowieso in 99% der Fälle steht, also von daher. Was halt immer noch bei solchen Fällen drin ist, dass du dann so den Oka Nikolov Gedächtnisabpraller nach vorne machst und dann einer halt glücklicherweise dasteht. Von daher, er war halt schon eigentlich der beste Hoffenheimer Spieler, aber unsere Schüsse waren halt auch einfach zu unplatziert an der Stelle. Ja. Ist halt schade, dass ein bisschen Blödes halt an diesem Spieltag dann zusammenkam, denn weiß Gott, ist Baumann nach seinem Wechsel von Freiburg weg nach Hoffenheim nicht wirklich besser geworden, aber gerade gegen die Eintracht macht er eine seiner besseren Spiele. Ist ein bisschen ärgerlich, muss man halt so mitnehmen, aber Basti, wie siehst du das? Hätte es für dich einen anderen guten Spieler an dem Tag noch gegeben, den du eher hervorheben würdest, oder passt das schon so? Was meinst du, von Hoffenheim oder allgemein? Ja, ich könnte jetzt gar keinen rauspicken, muss ich sagen. Ich würde fast gerade. Aber die beiden Tormänner waren wahrscheinlich wirklich die besten. Ja. Wobei Radetzky noch die spektakuläre Parade hatte. Aber ja, im Endeffekt ist es so ein bisschen, ja, man tritt so ein bisschen auf die Stelle. Und was ich bei Hoffenheim mal anmerken muss, also Hoffenheim ist für mich tatsächlich echt mal in einer ganz, ganz grauen Realität angekommen. Also diese Mannschaft, wo ich eigentlich denke, da ist so ein Johnny Schmidt oder so. Die vom Schwegler habe ich auch überhaupt nicht irgendwie wahrgenommen. Hat er ja, der war Kapitän 90 Minuten durchgespielt. Ja, aber. Wahnsinn, ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Mir auch nicht. Ja. Die haben auch keinen, also, ja, da ist, wie gesagt, da ist, Atmosphäre war der ja sowieso noch nie großartige. Aber du merkst so, in Hoffenheim, da blättert langsam echt ab. Jetzt haben die das Lebensgold. Das ist so. Ja, das ist irgendwie austauschbar geworden. Und ich hätte vor der Saison von dieser Hoffenheimer Mannschaft viel, viel mehr erwartet, was sie da auf den Platz gebracht haben. Klar, Stevens wird jetzt ja kein Spektakel anzetteln, aber Ich war als, wenn ich jetzt mich als neutralen Fußballfan betrachten würde, war ich echt auch enttäuscht von dieser Mannschaft, weil da kam irgendwie echt gar nichts. Und wie wir es schon gesagt haben, die Eintracht hätte ganz, ganz locker das Spiel gewinnen müssen. Ich habe es zwar nicht geschafft, mich mit der Alex oder mit dem Andi Volz zu treffen, aber wir haben danach so ein bisschen geschrieben. Und die einhellige Meinung war ja irgendwie, eigentlich muss die Eintracht das merken. Also was mich so ein bisschen noch was mich so ein bisschen gestört hat, dass der Trainer das Zeichen nicht gesetzt hat, an die Mannschaft von draußen zu sagen, mal irgendwie zu wechseln in der 60. oder 70. schon, um wirklich einen Stürmer noch zu bringen. Zu sagen, gut, Inovski, komm jetzt raus, der hinten brennt nicht so viel an. Wir gehen jetzt hier auf Sieg, weil das alle haben es irgendwie gemerkt und die Eintracht hat es ja selber gemerkt. Du merkst ja an den Torschüssen. Dieses Spiel hättest du in dem Sinne dann, ja, du hättest gewinnen müssen und du hättest vielleicht, weiß nicht, ob es jetzt geklappt hätte, aber du hättest vielleicht von der Bank nochmal einen Impuls bringen können. Und was ich auch sagen muss, ich habe ihn oft verteidigt, aber ich hätte an dem Tag Alex Meyer rausgenommen, weil du bei ihm gemerkt hast, es ist nicht sein Tag. Irgendwie hat er so, er hat 2-3 Chancen gehabt, aber eigentlich wurde er gut aus dem Spiel genommen von Hoffenheim. Also Stevens ist ein Oldschool-Trainer, was macht der? Der stellt ihm einen auf die Füße, um den rauszunehmen. Hat einigermaßen gut funktioniert. Und ich hätte, glaube ich, dann einen Spieler gebracht, der ein bisschen mehr Chaos anrichtet, der so ein bisschen zwischen den Linien läuft und keine Ahnung, einen kleinen wuseligen Cut, jetzt weiß ich mit irgendeinem. Und es hat so ein bisschen gefehlt, so ein bisschen ein kleiner Überraschungsmoment von Eintracht. Okay. Ja, wenn es Elfmeter gibt, das Abseits zwar nicht gepfiffen wird und Iniowski das Ding macht, gewinnen wir da 3-0. Ja. Dann erzähle ich jetzt auch nichts mehr, aber ist ja nicht passiert. Und dann hätte man situativ vielleicht noch was machen können. Ja, ich kann das schon durchaus nachvollziehen, denn du hättest den Schwung, den es zumindest auf den Rängen gab, weil das, wie ihr das beschreibt oder wie ich das auch gelesen habe, muss es ja eine unglaubliche Stimmung auch gewesen sein. Hätten wir das irgendwie aufs Spielfeld auch transportieren können, wären wir mit einem Sieg von Hoffenheim weggegangen. Hätte man wahrscheinlich in die Länderspielpause hätten wir da nochmal einen neuen Vibe mitgenommen. Dann hättest du nämlich, wenn du jetzt den Pokal weglässt, hättest du ja sagen können, wir haben in Hannover gewonnen, wir haben einen Punkt gegen den Bayern geholt und wir haben jetzt nochmal in Hoffenheim gewonnen. Genau. Jetzt sind wir wieder da. So ist es halt noch ein bisschen verhalten. Genau, so ist so ein bisschen, man hat den ersten Brand gelöscht, sag ich mal. Wir haben jetzt die Stützräder, können wir jetzt langsam ablegen. Aber ich weiß noch nicht, ob wir mit dem BMX noch irgendwie ein bisschen crossbiken können gerade, sondern wir müssen wahrscheinlich erstmal ein Rad locker durch die Stadt fahren. Du mit deinem Vergleich. gut, aber es ist ja schon bildlich dargestellt. Ja. Ich hatte heute Mittag mal so auf Twitter so ein bisschen gefragt, was denn die Leute am meisten an dem Spiel gestört hat. Antwort 1 war Hoffenheim, nachvollziehbar. Antwort 2 war mangelnde Spielidee, was ja so ein bisschen zu dem passt, was du gerade gesagt hast, Basti, dass einfach dadurch, dass Meier da auch sehr konsequent aus dem Spiel genommen wurde, dass da vielleicht auch so ein bisschen die Kreativität oder Möglichkeit gefehlt hätte. Und das geht einher mit dem letzten Punkt, der genannt wurde, nämlich Wechselmuffelfee, wo man wahrscheinlich einfach mal mit einem kreativen Wechsel und mal, wenn ich schon irgendwie positionsfremd einsetze, dann hätte man da vielleicht auch nochmal ganz eine blöde Idee irgendwie haben können oder vielleicht wirklich einfach nochmal einen weiteren anderen Stürmer bringen. Damit vielleicht auch einfach so ein bisschen mehr die Kreativität auf dem Platz wieder hervorholen. Aber das Thema Wechsel sprechen wir ja jetzt nicht zum ersten Mal an. Das ist ja... Eine Sache ist mir da noch wichtig. Ja, ich habe das Gefühl, entweder wechselt er zur Halbzeit. Er wechselt zur Halbzeit oder er wechselt in der 90. Minute. Vielen Dank. Du musst ja sagen... Er war ja super zufrieden anscheinend mit dem Spielstand 0-0, weil er wollte ja noch Zeit von der Uhr nehmen mit dem Können-Zombie-Wechsel da in der 90. oder was weiß ich was das war. Also wo ich dann noch gedacht habe, sag mal, was ist denn hier jetzt auf einmal los? Ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen alte Trainerschule, so nach dem Motto, es steht in der 89. Minute 0-0 oder generell unentschieden. Ja, dann nicht jetzt irgendwie Konterfußball und versuchen noch einen zu machen, sondern dann lieber noch dreimal blöd wechseln, damit du ja irgendwie Zeit von der Uhr nimmst. Das ist so alte Wahnsinn. Trainerschule. Also ich muss wirklich sagen, das war wirklich sowas, wo ich gedacht habe, okay, in der 89. Minute dann anzufangen, Castanios zu bringen und dann noch in 2-3 Minuten später dann noch Kind Zombie. Das war meiner Meinung nach was wirklich der Quatsch, weil du dann gerade auch, ja, natürlich zerstörst du eh den Rhythmus, du spielst und so weiter. Und klar, lange Bälle hätten wir noch machen können oder so ein Quatsch. Darum ging es mir aber gar nicht. Es war eher sowas, wenn ich das, wie Basti jetzt schon gesagt hat, dann entweder B wechselt in der Halbzeit oder in der 90. Wenn du da, was weiß ich, in der 70. nochmal versucht hättest, nochmal ein bisschen neuen Schwung, da hast du ja gemerkt, Alex Meyer, genau wie ihr auch schon gesagt habt, bisschen draußen und so weiter, hättest du damit wirklich nochmal Schwung bringen können, diese Scheiße da in der 90. Minute dann wirklich nochmal so den letzten, ach, jetzt dümpelt es eh nur noch runter und jetzt sind wir zufrieden mit einem 0-0, obwohl wir drückend überlegen sind, fand ich schon auch irgendwo wieder Schrott. Aber gut, vielleicht auch also mal. Dann, also die Wechsel so 89., 90., ist alles nur noch Zeitspiel, ne? Das ja. ist dann auch nicht mehr. Ja, was halt dann komisch ist, wenn genau. du nicht gewinnen willst. Also, weißt du, aber das heißt, das ist natürlich in einer gewissen Art und Weise, ist es halt auch irgendwo ein Zeichen an die verbleibenden Bankspieler. Ich sehe euch nicht so, dass ihr die Möglichkeit habt, nochmal Druck für die Eintracht zu machen. Also das ist eigentlich so das Zeichen, wenn ich eh die nicht in der 70. oder 65., 70. Minute bringe, weil jetzt irgendjemand todsterbenskrank oder verletzt ist oder so, ja, oder jemand eine klaffende Wunde am Kopf hat, dann ist es für mich das Zeichen, dass Fee keinen der Bankspiele dementsprechend das zutraut, dass die nochmal für großartig Wirbel sorgen können. Ja. Das stimmt schon. Ein bisschen ist natürlich auch, dass du die Spieler auch ein bisschen bei Laune halten willst, damit sie ihre Auflaufprämie bekommen, ne, dann mit, ja, am Ende dann, aber, genau, aber das heißt, genau. aber das heißt ja trotzdem für Leute wie Castaños, Waldschmidt, oder auch Kereski oder Jakba auch, ja, ich könnte euch jetzt reinbringen, aber da verspreche mir halt keinen Vorteil von, ne? Und es ist natürlich auch nicht so schön, wenn du eigentlich weißt oder wenn Fee seine Bank dann so dementsprechend so ansieht, dass er keine adäquaten Menschen auf dieser Bank hat, die ihm das Spiel nochmal positiv gestalten können. Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Was auch ein bisschen komisch war, und ist jetzt nochmal eine andere Baustelle, aber Reinhardt hat ja das Spiel jetzt gar nicht so schlecht gespielt, aber der hatte ja wirklich ein richtiges Formtief, dass ein Johannes Blum jetzt aus diesen Überlegungen wieder so krass rausgeflogen ist, hätte ich auch nicht erwartet, muss ich wirklich sagen. Aber der hat ja eigentlich zwei ordentliche Spiele geleistet gehabt und ist jetzt auf einmal wieder, ja, okay, wir haben zwar Sitzen, aber dann sitzt du gut und jetzt, egal, wir stellen lieber ein bisschen um, damit Blum spielt aber jetzt nicht mehr, Reinhardt kommt jetzt wieder rein, komisch. Also weiß ich nicht, warum jetzt Blum dann schon wieder so an Standing verloren hat, weil ich fand eigentlich die Leistung gar nicht so unterirdisch. Warte mal, was, wo wir jetzt über Kaderplanung, wenn ich die ganze Zeit meckere, ich glaube, Flum ist der nächste Kandidat, der auf links außen ausprobiert wird. Ja. Es kann ja, alles wahrscheinlich, also auch wenn es überhaupt nicht passt. Ich habe bei Fee manchmal das Gefühl, ich habe schon wieder einen komischen Kommentar von ihm auch gelesen, der nach dem Spiel so bemängelt hat, ja, er hat das Gefühl, irgendwie fehlen uns die Tore vom Aigner. Das ist, mag ja richtig sein. Aber das ist das, was ich letzte Woche kritisiert hatte, dass man bei Fee das Gefühl hat, dass er sich mehr auf die individuelle Qualität von Spielern verlässt, als auf sein System. Weil im Endeffekt ist es doch scheißegal, wer die Tore macht. Du kannst ja nicht sagen, wenn Aigner eine Formschwäche hat und oder Meier, dass die Tore dann komplett weg sind, weil theoretisch gesehen könnte auf der Position ja auch jemand anders spielen, beziehungsweise kann auch mal jemand anders Tore schießen. Wir sind ja hier keine Oldschool 80er-Jahre-Mannschaft, wo du sagst, hier vorne ist unser alter Haudegen, der macht die Buden rein und hinten ist unser Vorstopper, der alles rausholzt. Ja, also so kann der Fußball ja nicht laufen. Du musst doch, du kannst ja nicht in deinen Saisonberechnungen haben, ja, der Meier schießt 15 Tore, der Aigner schießt mir 9 Tore, der macht 9 Vorlagen. Wenn die wegfallen, dann fällt mir nichts anderes ein. Das kann ja der Ansatz sein. Der Gipfel der Absurdität ist doch, dass er für die Formschwäche von Aigner gesorgt hat, weil er ihn zu Anfang. Ja, eben, der hat ihn genau. nicht spielen lassen. Also ich meine, man muss doch sehen, dass gerade so ein Spieler, der erst in die Saison reinkommen muss, wie Aigner seine Zeit braucht und durch die ganzen Bäumchenwechsel, die Spiele, konnte das überhaupt gar nicht finden. Also da muss ich Fee vielleicht eher mal die eigene Nase fassen. Ja, das habe ich jetzt noch nicht gelesen. Halte so einen Kommentar aber für ziemlich überflüssig. Also ganz ehrlich, vielleicht bin ich da jetzt auch zu detailverliebt, aber wenn ein Trainer, der die Mannschaft ja durchaus kennt, weil er ja vorher schon mal mit dieser Mannschaft gearbeitet hat, sich dann dahinstellt und sagt, ich glaube, dann ist alles, was danach kommt, sowieso total irrelevant, weil das zeigt für mich mal wieder, dass er eigentlich keine Ahnung hat. Ja, Stille. Okay. So ist es leider, ja. Stille, ja. Das muss man erstmal wirken lassen. Ich habe jetzt extra nichts gesagt, weil ich auch keinen Bock habe, hier jede Woche drüber zu meckern. Nee. Aber es sind so Kleinigkeiten, die halt dann auch nerven, weil... Ja, ich auch das Gefühl habe, Fee ist auch, das ist auch schnell eingeschnappt, wenn irgendwie so eine Kritik kommt. Aber diese Kritik muss er sich eigentlich stellen. Also ich habe wir haben ja für die letzten Wochen auch gesagt, wir haben auch viel gemeckert und ich finde aber auch, dass wir auch zu Recht gemeckert haben. Wir sind hier beim Fußball. Im Endeffekt, wer sind wir denn? Wir sind der Adler-Podcast, wir sind die neuen 30-jährigen Meckerrentner. Und ich meine, meine Güte, also die Sache ist ja die, das ist ja, kommt ja nicht von ungefähr. Und wenn wir eine Leistung wie in Hannover kritisieren, obwohl gewonnen wird, dann ist es auch ganz normal. Und wenn in Hoffenheim, ja, die Sache ist ja die, für unsere jetzige Situation ist es in Ordnung, in Hoffenheim einen Punkt zu holen. Wir hätten auch, ich hätte auch damit rechnen können, dass wir da verlieren, muss man ja auch mal sagen. Die Eintracht ist ja ein Kandidat, wenn gerade ein neuer Trainer da ist, eine Mannschaft, die noch kein Heimspiel gewonnen hat, ist die Eintracht der erste Kandidat, wie bei Ingolstadt, der dann da 2-0 verliert. Also es ist ja schon ein Fortschritt. Nur die Sache ist die, in der Situation, in der wir damit zufrieden sein müssen, in die hat Fee uns erst gebracht. Normalerweise hätten wir hinfahren können und unsere nächsten 3 Punkte abholen können. Wie der Marvin vorhin gesagt hat, dann wären es 7 Punkte aus den letzten 3 Spielen. Aue mal ausgeblendet. Dann wäre Länderspielpause und dann kommt Leverkusen hierher, denen es gerade auch nicht so gut geht. Die auch. Und dann haben wir einen viel, viel psychologischen Vorteil Leverkusen gegenüber. Weil wir sagen können, gut, wir spielen zwar zu Hause, aber zeigt erstmal, weil ihr müsst jetzt auch erstmal was liefern, weil ihr die ganze Länderspielpause drüber gegrübelt habt, was bei euch nicht so glatt läuft und die kassieren auch viele Tore. Also man hat ja gesehen, Rom hat, glaube ich, 8 Tore gegen die geschossen in 2 Spielen. Ich dich jetzt gerade bei dir einhake, aber im Endeffekt zeigt sich, der Tabellenplatz steht genau dafür, wie es momentan mit der Eintracht läuft. Es läuft nicht zu schlecht, aber auch bei weitem nicht so gut. Tabellenplatz 12 ist genau das, so weißt du, irgendwie eigentlich zu wenig zum Leben, aber immer noch so zu viel zum Sterben. So, weißt du, es ist halt einfach ja noch ein bisschen unbefriedigend. Ja, das Problem dabei, oder was heißt nicht ja, das Problem, sondern die Ausgangslage ist ja eigentlich, dass es ja auch exakt irgendwie in alles reinpasst. Ja. In Fese, er sagt, die Erwartungen sind zu hoch und das ist das, wo die Mannschaft hingehört. Ein Bruchhagen, der sagt, die Liga ist zementiert und wir sind auf ewig auf das Mittelfeld in der Liga verdammt und dann stehen wir auf Platz 12 und das ist halt exakt auch das, wo sie uns immer alle hinreden. Da kannst du halt auch schwierig dann dagegen argumentieren. Ja, ich will aber auch nicht mehr über... Ja, ja gut, aber das ist ja dann im Endeffekt eine self-fulfilling prophecy. Ja, wenn, klar. Wenn du da schon von ausgehst. Weil, was macht Köln denn? Was macht die scheiß Hertha denn? Schau dir mal diesen Dreckskader von der Hertha an. Und die nutzen genau das aus, was ich vor der Saison schon gesagt habe. Die Bundesliga ist scheiße. Machen wir uns echt nichts vor. Schau dir mal einfach Bayern und Dortmund, die ziehen einsam ihre Kreise. Selbst ein Verein wie Wolfsburg, der echt mit sich zu kämpfen hat, ist, glaube ich, noch Dritter. Schalke spielt durchwachsen, die sind Vierter. Und dann kommt die Hertha und Köln, oder was? Oder Gladbach hat 5 Spiele verloren, ist auch wieder oben dabei. Also so schwer und so zementiert ist diese Bundesliga mit Sicherheit gerade nicht. Nee, natürlich. Die war vielleicht vor ein paar Jahren zementiert, wo jeder noch seine Leistung gebracht hat. Aber das ist ein momentan sehr poröser Zement, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da könnte man locker, man hätte die Eintracht, da machen wir uns nichts vor, mit ein bisschen mehr Spielglück und ein bisschen mehr Drive hätte die Eintracht, wäre die Eintracht auch oben dabei. Also ich brauche mich doch nicht wundern, wenn ich immer sage, ja, keine Ahnung, was weiß ich, ich muss so oft aufs Klo, ja, und dann trinke ich 5 Liter Wasser am Tag. Ja, das ist ganz klar, dass ich aufs Klo muss, ne? Aber wenn ich vielleicht mal dagegen was tue, vielleicht mal ein bisschen weniger trinke, ja, dann muss ich vielleicht auch weniger oft aufs Klo. Also ich meine, ich habe auch echt keine Lust mehr, immer dieses zementierte Geplomper anzuhören. Ich kann dieses Grundkonstrukt verstehen, das Bruchhagen das sagt, wir haben ja auch schon milliardenmal drüber gesprochen, dass er das auch als Gegenposition immer so formuliert muss, um dagegen anzugehen, kann ich auch aus politischer Hinsicht komplett nachvollziehen. Ja? Aber das heißt ja nicht, dass wir uns dann immer einreden müssen, wir sind Platz 12. Da habe ich auch gar keinen Bock, da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Du merkst, dass so viel geht, dass selbst ich versuche jetzt keine Schimpfworte zu benutzen, aber so ein nicht guter Verein, wie die Hertha momentan auf Platz 4 steht, ja. Und auch Köln, wir haben Köln grandios besiegt, ja, danach ging es bei uns nicht mehr, aber Köln ist auch ein schlagbarer Verein, wie man festgestellt hat, die sind auf Platz 7. Also es ist wirklich was möglich, abseits des ersten Tabellenplatzes. Und da muss man einfach irgendwann auch die Chancen ergreifen, das haben wir aber schon oft genug gesagt, aber von dieser Zementierung, da müssen wir uns lösen. Ich würde mir ein bisschen mehr Perspektive einfach grundsätzlich wünschen, das haben wir auch schon oft genug gesagt, aber da kommt es auch darauf an, dass die anderen Personen dementsprechend auch agieren. Und da bringt es auch nichts, und das, um jetzt nochmal den Bogen zu vorhin zu spannen, da bringt es aber auch nichts, zu viel Negativität reinzubringen, wie es für mich vielleicht auch so ein bisschen ein Fee in diesen Zwischentönen immer bringt, ja. Also ich fand den Kommentar letztens schon sehr befremdlich, den wir auch breit diskutiert haben, woraufhin die Stimmung zu negativ fand. Da fragte ich mich, bei welchem Bundesliga-Verein er davor war. Ja, da gab es ganz andere negative Schwingungen. Na gut, in Wolfsburg vielleicht nicht, aber da muss man auch die Kirche im Dorf lassen, wenn ich sehe, wie grandios das ist, dass 6.000 bis 7.000 Frankfurter den Weg, auch wenn er nicht weit ist, nach Hoffenheim antreten und das zu einem Heimspiel praktisch werden lassen. Da gibt es nicht so viele Bundesliga-Vereine und das muss man auch mal schätzen. Und da gilt es auch ein bisschen positiv zu wirken. Wie gesagt, vielleicht hätte man den Drive mitnehmen können, einen Dreier rausholen müssen vielleicht sogar, dann wäre die Sache ein bisschen besser gelaufen. So quälen wir uns weiter durch diese Bundesliga-Hinrunde. Um nochmal abschließend, ich würde gerne nur noch einen Ich wollte dem Marvin recht geben. Hallo? Ich hätte, glaube ich, eine Sekunde später. Ich will dich nicht unterbrechen. Ja, alles kein Ding. Bevor du dem Marvin recht gibst, gebe ich dem Marvin ein Stück weit recht. Ich würde gerne einen Punkt dazu noch anführen. Vielleicht gehört Trainer Fee auch zu den Trainern, die diese ganze Entwicklung, die sich rund um dieses Konstrukt Fußball entwickelt hat, auch so ein bisschen ignoriert haben. Und zwar dieses Konstrukt, dass auch einfach die Fans viel mehr Stimmen bekommen und dass auch Berichterstattung in den Pressen und dieses ganze Feedback durch die ganzen sozialen Medien auch einfach viel schneller jetzt hochkochen, was meiner Meinung nach Fee auch so ein Stück weit einfach ignoriert hat und jetzt ein bisschen krass damit konfrontiert wird und nicht weiß, wie er damit umgehen soll. Auf jeden Fall ein guter Punkt. An sich ist es aber doch auch so, wir merken doch jedes Mal, wenn die Eintracht die Möglichkeit hat, weiter oben zu stehen und wir haben ja jetzt gesehen, der letzte Spieltag, wenn du jetzt hier 3 Punkte mitgenommen hättest, hättest du wieder tabellarisch jetzt gar nicht so schlecht ausgesehen oder auch die Spiele vorher, ne? Also es wirkt ja so ein bisschen, wir haben jedes Mal Angst oder wir verdödeln oder zeigen eine Leistung, wo ich wirklich fast ausraste, sobald es mal darum geht, Mann, wenn wir jetzt gewinnen, sind wir mal wieder hier an den Europa-League-Plätzen dran oder sogar an Champions-League-Plätze oder wie auch immer, ne? Also es ist sowas. Ja, da kannst du aber die Uhr nachstellen, wenn du diese Gedanken auch nur im Ansatz hast. Genau, nee, das meine ich, dass vielleicht da so ein bisschen diese, vielleicht soll das halt gesagt werden, nein, wir müssen zufrieden sein. Ich weiß es nicht, ob das vielleicht auch damit zusammenhängt, einfach um da Ruhe reinzubringen, dass nicht die Spieler ausrasten und überhaupt nichts mehr auf die Reihe bekommen. Ich weiß es nicht. Wäre für mich noch eine Möglichkeit, das zu erklären, warum dieser ganze Trainerapparat, der ganze Verein eigentlich dazu eigentlich nicht in der Lage ist, da die Euphorie zuzulassen, sondern zu sagen, nee, Leute, hier haltet mal einen Ball flach. Wir sind eindeutig nur Mittelfeld und die Liga ist zementiert. Wäre vielleicht noch sowas, wo man sagen kann, ja, okay, würde das für mich noch irgendwo begründen. Also das Festhalten an der absoluten Realität ist doch im Fußball der erste Schritt zur Verschlechterung. Ja. Ich denke, wenn man nur daran festhält und nicht perspektivisch nach vorne denkt, dann kann so ein Konzept des erfolgreichen Fußballs nicht funktionieren. Und daran müssen sich moderne Bundesliga-Vertreter auch messen lassen. Und da gehören auch Trainer dazu. Und da gehört auch ein Armin Fee im Endeffekt dazu. Das dazu, mehr will ich jetzt gar nicht ausführen. Ich denke, einen Grundsatz-Podcast, den werden wir spätestens in der Winterpause wieder halten. Genau, dann lasst uns doch vielleicht mal dieses ganze Thema rund um Hoffenheim abschließen. Wir können festhalten, da wäre mehr drin gewesen, aber unterm Strich ist der eine Punkt wahrscheinlich immer noch besser als alles andere. Ja, jetzt haben wir die Länderspielpause. Ja, das ist eine gute Zusammenfassung. Ich habe meinen Schlüssel schon wieder nicht verloren. Das ist irgendwie. Ja, aber du hast ja einen Weißbein. Das letzte Mal meinen Schlüssel. Ja, eben, aber das hat mich nicht so überzeugt, dieses Ganze. Die Stimmung war so geil. Das Einzige, was mir passiert ist, ich habe mich nach dem Spiel verlaufen. Aber ich will mal wieder einen Schlüssel verlieren. Du willst den Schlüssel verlieren. Keine Angst. So, wird bestimmt bald kommen, ja. Ja, also, und die Alter muss ja wieder reisen. Ja, ich glaube auch. Diese ganze Schlüsselindustrie rund in Frankfurt, die geht langsam, aber sicher zugrunde. Und obwohl, du könntest dann irgendwie was in Richtung Taxi-Industrie aufbauen, wenn du dich dann verläufst und dann irgendwie teuer mit dem Taxi heimfahren musst oder irgendwas. René, du wolltest das nächste Thema anstimmen, habe ich gehört. Ich wollte das nächste Thema anstimmen. Genau, wir dürfen uns jetzt freuen auf die Länderspielpause. Ich glaube aber irgendwie, dass in diesen zwei Wochen herzlich wenig über die Mannschaft gesprochen wird, sondern wahrscheinlich eher viel mehr über den Kaiser, oder? Also ich spreche nur über den Kevin Trapp, der jetzt für die Mannschaft nominiert wurde. Und ja, natürlich, er ist von der Eintracht weg und plötzlich wird er für die Nationalmannschaft nominiert. Als grandioser vierter Torhüter werde das gedacht. Ich glaube, Löw sucht jetzt auch noch auf den Außenbahnen irgendwelche Spieler, die was reißen können. Das ist der einzige Grund, warum jetzt vier Torhüter nominiert wurden. Aber für mich persönlich, mich freut es, auch wenn er als ehemaliger Eintracht-Spieler mittlerweile gelistet wird. Ja, das definitiv. Also für ihn ist das eine absolut tolle Entwicklung, da die Möglichkeit zu bekommen. Das zeigt aber halt auch wieder das, was wir ja schon des Öfteren irgendwie gesagt haben, du musst erst von der Eintracht weg, wenn du irgendwie solche Chancen haben willst. Aber ich meine, ja, es ist aber auch irgendwo in einer gewissen Weise realistisch, dass ihn zumindest als Nummer 3 zu nominieren, warum jetzt Ziele überhaupt noch dabei ist, das möchte man mir nochmal genauer erklären, aber Fakt ist, er spielt international gegen die Besten, zuletzt gegen Real Madrid. Das ist natürlich auch eine geile Angelegenheit. Ja, und er beweist sich Woche für Woche auf höchstem Niveau, dass er dann irgendwann die Chance bekommt. Es ist auch jetzt nicht so, als wäre das jetzt hier das größte Event aller Zeiten. Das sind zwei Freundschaftsspiele, die jetzt anstehen. Ne? Und da kann sowieso mal ein bisschen was getestet werden. Andererseits muss ich auch sagen, es ist ein Sebastian Rudi nominiert worden. Ne? Vielleicht hängt da die Latte doch gar nicht mehr so hoch. Ja gut, ich meine, aber so Testspiele sind halt auch prädestiniert dafür, um da mal was auszuprobieren. Also warum nicht? Ja, also wenn er da ein bisschen Einsatzzeit bekommt und sich da vielleicht auch zeigen kann. Freut ihr euch darüber oder ist euch das ziemlich wumpe, seitdem er von der Eintracht weg ist? Du, ich freue mich darüber, aber ganz ehrlich, dieses ganze Konstrukt Nationalmannschaft hat mich bei der WM jetzt schon nicht so riesig interessiert. Ich habe es halt geschaut, ja, aber... Ich wäre auch ohne durchgekommen und danach habe ich jetzt auch irgendwie kein Spiel mehr davon gesehen und ich werde sie mir jetzt auch nicht angucken, nur weil Kevin Trapp da vielleicht auf der Bank sitzt oder vielleicht auch mal irgendwie eine Halbzeit auf dem Platz steht. Dann setze ich mal auf meinen Joker. Basti, was sagst du dazu? Ja, mein allerliebstes Thema, die Mannschaft. Auch wenn ich Angst habe, dass der Dennis Heilmann, einer unserer Hörer, mir in die Schnauze hat, weil er ja schon gesagt hat, wir sollen maximal 5 Minuten über die Mannschaft reden, aber ja, aber ich freue mich für den Kevin. Also ich freue mich für den Kevin Trapp, weil meiner Meinung nach hat er das auch verdient, wie der Marvin es gesagt hat, weil er trotz einiger Patzer zeigt er echt sehr gute Leistungen da und die Leute feiern ihn da. Aber wenn man ehrlich ist, ja, es ist eigentlich fast egal, wer dritter oder vierter Torwart ist, weil an Manuel Neuer wird eh kein Mensch vorbeikommen, glaube ich. Und, aber ja. Also ja, sorry, dass ich dich wieder unterbreche, aber mir ist halt gerade nochmal der Gedanke in den Kopf gekommen. Und zwar dient das alles, ich will nicht sagen, einer higher good oder so, aber es ist im Endeffekt so, dass es natürlich auch der Markenbildung dient. Ne? Wenn du dir überlegst, wie Kevin Trapp innerhalb kürzester Zeit von einem Frankfurter Top-Guy, was aber immer noch nicht viel mehr als Mittelmaß ist, zu einer Person des öffentlichen Lebens geworden ist, die... Wenn ich mir das teilweise bei Instagram anschaue, ich will jetzt nicht, ja, Rihanna. nicht nur Rihanna natürlich, was natürlich eine hammer krasse Sache ist, wenn du dir dann die Kommentare unter ihrem Instagram-Account oder unter seinem Instagram-Account anguckst, wo dann wilde Teenie-Mädchen schon total crazy gehen und am liebsten hätten, dass die beiden Baby zusammen machen. Das musst du dir mal geben. Das ist schon krass. Der erreicht natürlich ein ganz anderes Level der Popularität dadurch. Der hat verschiedene Shootings bei Paris Match, war der jetzt war der da in der Zeitung. Also dadurch kommt da natürlich viel mehr, dass er bei einem Top-Team, international angesehenen Top-Team spielt und der nächste Schritt ist natürlich in der Nationalmannschaft präsent zu sein. Also ich glaube auch, dass Leute wie Bierhoff das auch irgendwo im Hinterkopf haben und dass eine Nominierung auch nicht von ungefähr kommt. Definitiv. Also es ist definitiv, was du sagst. Deswegen freut es mich ja für ihn, weil für die Mannschaft jetzt, für die deutsche Nationalmannschaft ist es ja unerheblich, wer der dritte oder vierte ist. Aber man muss ja auch sagen, man kann es auch als Mann zugeben, das ist ja auch ein hübscher Kerl. Also der ist gut gebaut, der ist groß, der sieht gut aus, der hat stylische Klamotten, der hat auch für Run FFM, glaube ich, hier ist immer so ein bisschen gemodelt. Er ist auf jeden Fall hübscher als Leno, Ter Stegen und Zieler zusammen und das ist genau das, was du gesagt hast. Und Oliver Bierhoff ist, glaube ich, der Erste, der weiß, wie man das monetarisiert und wenn er spielt in Paris, also er ist wie gesagt, vom Heribert Bruchhagen Eintracht Frankfurt zementiert Dings, ist er echt in den Olymp aufgestiegen, weil viel glamouröser geht's eigentlich. Das Savoir Vivre in Paris wird ihm deutlich gemacht. Ja, sehr gut. Ja, ansonsten, was soll man zu meinem Lieblingsthema sagen, ja, der Kaiser Franz? Also ich bin sehr amüsiert momentan, muss ich sagen, wie die ganzen Außenverteidiger in der Presse vom DFB, wie die jetzt alle zurückrudern müssen. Selbst unser geliebter Alfred Draxler, der hier auch in der Kategorie Dummschwätze der Woche war. Mit seinem Entschuldigungstweet da, ja. Musste sich jetzt sogar entschuldigen, der Herr. Ja. Und ich find's interessant zu sehen, einfach, wie dieses, am Anfang haben sie alle noch rumgeschrien und aggressiv und die wollten den Spiegel verklagen und bei Sky 90 wurde der Jens Weinreich fertig gemacht von dem DFB-Anwalt und bla. Und plötzlich hast du keinen Mucks mehr. Und wenn sich die DFB-Kranten schon vor die Kamera stellen und sagen, ja, wir haben Dokumente gefunden, die eventuell, dann heißt es ja so viel wie, Alter, wir sind hier auf Scheiße gestoßen und da geht jetzt nochmal richtig einer vorwärts. Und ich bin echt gespannt, was da noch alles zutage getreten wird. Und ja, man kann sich amüsiert zurücklehnen. Marvin, du hast es, glaube ich, vor 2 Wochen gesagt. Im Endeffekt kann man sich amüsiert zurücklehnen, schauen und hoffen, was da noch alles rauskommt. Weil der scheiße Regen hat erst begonnen. Ich denke es auch, ja. Und ja, es wird interessant zu sehen, wer jetzt, du hast es getwittert, Marvin, was du das mit Bruchhagen. Eigentlich gibt es echt nur die eine logische Konsequenz, weil er genau derjenige ist. Er hat es bei uns gemacht, als bei uns alles in Trümmern lag, hat er uns gut aufgebaut. Und vielleicht könnt ihr dasselbe für den DFB machen und hier Platz machen. Das ist ganz lustig. Ich habe das nämlich auch schon, ich habe es ja gestern genau getwittert, habe ich gedacht, na gut, okay, weißt du, ganz ehrlich, wer hat die Eintracht aus der Scheiße im Endeffekt geholt? Ja, wer hat den Sauladen ein bisschen aufgekommen? Es war Heribert Bruchhagen. Und heute fahre ich in der U-Bahn und da höre ich 2 alte Frauen, also bei allem Respekt, also das ist jetzt nicht böse, die waren auch ein bisschen älter und die haben genau das Gleiche gesagt. Die haben auch gesagt, ja, im Endeffekt könnte das doch der Bruchhagen machen, aber der hat schon irgendwie gesagt, er will es nicht machen. Theoretisch kann ich mir das aber bei ihm durchaus vorstellen, denn wer hat diese Kredibilität, wer hat dieses Ansehen der Unbestechlichkeit? Ich denke, es gibt kaum jemanden, in dem aktuellen Blabla Wuschel-Geldgeschäft der Bundesliga, der so auf Unbestechlichkeit getrimmt ist wie Heribert Bruchhagen. Das ist zumindest mein Gefühl und ich glaube, das trügt mich nicht. Und wenn der DFB sagt, es wird ernsthaft daran gearbeitet, an der totalsten Aufklärung, an der Aufklärung, damit alles rauskommt. Im Zweifel kannst du den schwarzen Peter ja sowieso wieder zur FIFA oder zur UEFA schicken, denn Fakt ist, ohne Schmiergeld kriegst du keine Weltmeisterschaften. Das ist ja klar. Aber muss das mal deutlich machen, muss man sagen, auch der muss auch sagen, hier, ich habe Scheiß gebaut und so weiter und so fort. Aber für mich ist Bruchhagen jemand, der hier das Heft in die Hand nehmen könnte und der durchaus in der Lage wäre, dem DFB wieder ein positives Bild zu verschaffen. Das stimmt, das finde ich auch, weil was du sagst, ist ja nicht das. Ich glaube, was die Leute vom DFB nicht verstehen, die denken, dass die Leute sich darüber aufregen, dass die WM gekauft wurde. Das ist ja gar nicht so. Im Endeffekt geht es um den Umgang damit. Es geht um diesen Umgang, der danach. Also ich finde, diese Pressekonferenz von Niersbach und dieses, was danach passiert ist, weil der René hat es, glaube ich, vor 3 Wochen auch schon mal gesagt, also wen wundert das denn, dass Deutschland sich diese WM gekauft hat? Ich glaube, seit 98 ist keine WM mehr und keine Olympiade und wahrscheinlich nicht mal ein Eisschnelllauf-Weltmeisterschaft, ohne irgendwelche Sachen da, die im Hintergrund gemauschelt wurden, abgelaufen. Und du, ja, jetzt, Marvin hat es, glaube ich, auch gesagt, dass man Franz Beckenbauer, ich glaube nicht mal, dass der eine geistige Schuld trägt, weil ich glaube gar nicht, dass sein Geist so viel Komplexität beinhaltet, dass er dieses ganze Konstrukt überblickt, sondern die sind halt in Bayern aufgewachsen, da ist der Strauß mal, komm her, mei, dann machen wir mal hier das und der Hoeneß und dann machen wir das und das und das. Die wundern sich jetzt plötzlich, dass denen das alles um die Ohren fliegt, weil die kennen es halt nicht anders. Und ich glaube, dass dieser Fedor Ratmann da viel, viel mehr Bullshit gemacht hat und da noch viel interessantere Sachen irgendwann rauskommen von irgendwelchen Adidas-Chefs und Uli Hoeneß und dies und das. Ich finde einfach diesen Umgang, man kann es doch sagen, stellt euch einfach hin und sagt, so, wir haben damals vor der Entscheidung gestanden, holen wir die WM nach Deutschland, dieses ganze korrupte System war so, wir hatten keine andere Möglichkeit, als Jack Warner 6 Millionen Euro zu überweisen, dann ist es so, dann muss man sagen, gut, dann muss man gucken, ob man das System nicht vielleicht ändert oder ob man das irgendwie publik macht. Man hätte ja auch 2000, hätte ein Bewerbungsverfahren sagen können, so hört mal zu, wir wollen die WM haben, aber dieses System ist so korrupt, das kriegen wir nicht. Und wir machen das jetzt aber öffentlich als größter Sportverband der Welt und probieren sowas zu ändern. Das ist genau das Konzept. Also man, ja. Ja. Also, ja gut, also jetzt haben wir schon wieder ganz lange über die Mannschaft gesprochen. Ja, aber das ist ja ein größerer Punkt. Es ist ja nicht nur die Mannschaft, das ist das Gesamtkonzept des Fußballs, was natürlich genauso wie der Radsport auf falschen Fakten basiert, die uns vermittelt werden. Wir sollten klaren Auges hier auch zur Sache gehen, deswegen finde ich es absolut notwendig, dass Leute wie Beirat, dass die ihre Arbeit auch korrekt machen und dass die den Sachen nachgehen. Und es ist wie bei den Doping-Skandälchen im Radsport. Es ist nicht alles, wie es immer vorgemacht wird, und dass und du kriegst halt die Weltmeisterschaft nicht mit Hände auflegen. Ja? Und ich finde es nur gut, wenn das alles rauskommt, und das ist halt, dann muss auch die brutalstmögliche Aufklärung gemacht werden. Und da gibt's, wird's Opfer geben, und der Beckenbauer wird, wenn er nicht wieder weiß, wo, keine Ahnung, wie er sich am besten darunter verstecken kann, wird auch er darunter zu leiden haben. Aber es ist besser, das von vornherein klar zu machen, wir haben Mist gebaut, als tröpfchenweise. Das hast du ja auch in der Hoeneß-Geschichte gesehen. Es wäre viel besser gewesen, hätte Hoeneß von Anfang an gesagt, das und das war die Scheiße, und dann nicht Schlag und Schlag, weißt du? Ja. Ja, das ist im Endeffekt auch Punkt, weil du würdest den Leuten ja komplett den Wind aus den Segeln nehmen, wenn du sagst, hier, das und das ist passiert, dann braucht gar keiner mehr was aufstecken. Oder da kann gar nichts Neues rauskommen. Aber die geben ja, ich habe das Gefühl, die geben immer nur das zu, wo sie wissen, ja, okay, das hat eh schon irgendjemand rausgefunden, und jetzt schicken wir nochmal unseren Hofner Alfred Draxler raus, der nochmal probiert, irgendwie wenigstens die dumme Masse an Leuten zu beruhigen und sagen, wir lassen uns das Sommermärchen nicht kaputt machen. Das Sommermärchen ist doch gar nicht kaputt. Das war doch eine tolle Stimmung hier. Und diese Stimmung wäre nicht besser oder schlechter gewesen, wenn irgendjemand nicht 6,7 Millionen bezahlt hätte. Weil da geht's doch gar nicht drum. Es geht doch um dieses System, was korrupt ist und was Leute, die, ja, was mich am meisten stört, das hat mich beim Hoeneß auch am meisten gestört. Ihm wurde dieser Sternartikel kam raus, und das Erste, was er gemacht hat, der hat um sich geschlagen. Er hat gesagt, ich verklag den, hat sich gestellt, mein Name wird beschmutzt und bla bla. Und plötzlich im Prozess in so einem Nebensatz, ja, wir müssen auch zugeben, das sind nicht nur 3 Millionen, das sind jetzt 30 Millionen. Weißt du, der größte Schreihals, der auf so viele Leute eingeprügelt hat und der einen Christoph Daum so fertig gemacht hat, weil er Betäubungsmittel missbraucht hat, sage ich jetzt mal. Was auch nicht in Ordnung ist, aber der Leute so, der sich als richtig, moralische Instanz aufspielt und dann so rumschreit und am Ende klein beigeben muss, und der, ja, das macht mich einfach wütend auch. Und das im Endeffekt freue ich mich jetzt deswegen, weil diese Leute, die wirklich immer sich als moralische Instanzen erhöhen, die haben scheinbar noch mehr Dreck am Stecken als die Leute, die sie irgendwie fertig machen. Das ist genau der Punkt, denn man muss auch davon wegkommen, von der Fehlvorstellung der Unfehlbarkeit, denn es ist ja im Endeffekt so, jeder Mensch macht Fehler, das ist okay, und das ist auch, aber man muss auch mal einfach viel mehr dazu stehen. Wir leben heute in Zeiten, die medial total durchdringbar sind. Du wirst nie wieder so haben wie bei Politikern der 60er Jahre, die irgendwie Schindluder treiben konnten, die wahrscheinlich sonst irgendwelche sexuellen Vorlieben haben konnten, die keiner mitbekommen hat. Ja, Gott sei Dank. Ja, ich will nur mal sagen, was weiß ich. Oder ja, aber es wird ja auch viel künstlich erhöht, wenn ich überlege, dass in den 70er, 80er Jahren das ein Problem war, wenn jemand schwul war. Weißt du, da bin ich froh, dass wir in 2015 leben und dass es heute mehr als scheißegal ist, einfach, weißt du? Aber da wurde früher, wenn das rauskam, wurde dann Drama draus gemacht. Aber heute ist alles im Endeffekt, irgendwo kommt irgendwie alles raus, und dann ist es natürlich klar, dass ein Mensch halt auch einfach Fehler macht und die dann irgendwann rauskommen. Aber es ist einfach viel besser, auch dann dazu zu stehen. Weißt du, selbst wenn man Schmiergeld bekommen hat, dann muss man auch mal dazu stehen. Wenn man wenigstens die ernsthafte Bemühung hat, die Sachen auch wieder besser zu machen. Ja? Aber das ist das Problem, und ich habe auch meistens noch das Gefühl, wie du das gesagt hast, Basti, die sagen nur das, was eh rauskommt, denn jeder klebt unglaublich an seiner Position. Ja, und das ist wieder diese Machtgeilheit, die halt mit reinspielt und das Ganze noch mehr in Verruf bringt. Ganz kurz, Jungs, ich habe ja das nicht so wirklich verfolgt gehabt mit der Nationalmannschaft. Es ging mir jetzt nur um zwei kurze Sachen. Das Einzige, was ich mitbekommen habe, ist, dass das neue Trikot vorgestellt wurde. Das war so ungefähr. Nee, Quatsch. Aber es ging jetzt doch um diese Vorwürfe bezüglich Beckenbauer und Co. Unterschrift für diese Überweisung an Bronner 2000 oder sowas, ne? Kurz vor der WM-Vergabe. Das sehe ich richtig, ne? Und da wurde aber doch, Warner hat ja für Südafrika gestimmt. Also das kann ja dann gar nicht der Vorwurf sein. dass da was passiert ist. Ne? Also Warner hat ja die Stimme nicht für Deutschland abgegeben, sondern für Südafrika. Da frage ich mich jetzt so ein bisschen natürlich wiederum, ihr habt völlig recht, dass man dass da mehr öffentlich und Dings, gerade diese Halbwahrheiten und dieses, ja, ich gebe nur ein bisschen was raus und Dings, man fragt sich da schon, was ist denn dann, ja, der logische Meta-Stand sagt ja dann, okay, Südafrika hat also Warner ein besseres Angebot gemacht. Warum sollte er dann für Südafrika stimmen, nicht für Deutschland, wenn Deutschland ihm doch das Angebot über 6,7 Millionen gemacht hat oder wie auch immer. Es ist so ein bisschen, die Leute interpretieren natürlich viel mehr Sachen dann da rein, deshalb bin ich voll auf eurer Seite. Das Einzige, was ich noch nicht so ganz verstehe, ist, ich finde schon, dass so eine gewisse Vorverurteilung natürlich auch immer durch die Presse stattfindet, die du vielleicht natürlich auch umgehen kannst, indem du dieses Thema natürlich sehr offen angehen würdest, was natürlich nicht passiert ist. Aber findet ihr nicht das auch schon so ein bisschen an jeder Position, es muss natürlich gerüttelt werden und der ganze Sauerhaufen muss ausgeklopft werden, aber ist es nicht so, dass da teilweise, sobald ein Fitzelchen an die Presse geht, da ein riesen Ding gemacht wird und dann doch teilweise doch wieder zurückgerudert werden muss? Glaube ich persönlich gar nicht, sorry, wenn ich da jetzt... Finde ich gar nicht, finde es eher im Gegenteil. Ich finde eher, wenn sowas rauskommt, ist es eigentlich noch viel schlimmer, wenn die Leute was zugeben. Weil du hast ja dieses, was der Beckenbauer gemacht hat, ist ja im Endeffekt, es ist ja egal, ob diese Korruption geklappt hat oder nicht, beziehungsweise die wurde auf jeden Fall vorbereitet. Vielleicht haben die dann irgendwann gemerkt, wir brauchen den Warner nicht, weil wir irgendwelche anderen Leute haben. Oder weil der Neuseeländer dann plötzlich irgendwie rausgeht, der dann kurz vor Schluss irgendwie noch von Nelson Mandela unter Druck gesetzt wird, was weiß ich was. Darum geht's ja auch gar nicht. Es geht ja nicht darum, dass du sagst, wie wollen die Leute verurteilen. Also es ist ja niemand, ich verlange auch gar nicht, dass Beckenbauer jetzt an den Pranger gestellt wird. Es geht im Endeffekt darum, dass man verlangen kann, dass wenn man erwischt wird, 800 Jahre später jetzt, also man muss ja mal sagen, dass diese ganzen Leute, die sich jetzt hier als moralische Instanzen aufspielen, auch wie 20er, das hätte er auch vor ein paar Jahren rausbringen können. Also so ist ja nicht, das ist ja kein Vorgang, der irgendwie kurzfristig stattgefunden hat. Es geht ja im Endeffekt nicht um so eine Verurteilung zu sagen, ja, der ist jetzt der Behinderte und der nicht, sondern es geht darum zu sagen, dann sag's doch einfach, jetzt hat der Spiegel es rausgefunden und anstatt den Spiegel fertig zu machen und dann kämpft die eine Seite gegen die anderen, sagt einfach, was passiert ist. Ja. Dann können wir gucken, was passiert. Also es ist ja... Und außerdem ist es für mich auch wichtig, ich sehe das auch komplett anders wie du, oder beziehungsweise wie Dennis, wie du das jetzt so herangetragen hast. Ich finde, das ist nicht so, dass da sich auf alles gehetzt wird, aber es findet für mich schon ein gewisser Wandel im sportjournalistischen Bereich statt, hin zu so einer eher Berichterstattung, die grundsätzlich eher den Sport an sich betroffen hat oder den Fußball, was genau passiert ist, hin zu einer mehr kritischen Richtung, wie sind die Dinge überhaupt aufgebaut, was, glaube ich, ein Verdienst von wesentlich investigativem Sportjournalismus der letzten Jahre eigentlich ist, das Ding hinterfragt werden. Und es wird noch viel mehr hinterfragt. Es gibt Dokus. Wir hatten es letzte Woche in Sachen Doping. Da ist erst der Anfang gemacht. Das wird noch viel weitergehen und das muss weitergehen, denn es gibt nur... Das ist die einzige Möglichkeit, dass ein Sport über Jahre hinweg existieren und zu einer Vorbildfunktion weiter werden oder fungieren kann, wenn das im bestmöglichen Bereich abläuft. Denn ich lebe lieber in einer Zeit, in der der Sport, den ich liebe, angegriffen wird für Dinge, die dort passieren, als in dieser Fiktion zu leben, dass dort alles toll ist. Und dass vielleicht Kinder oder so, meine Kinder, keine Ahnung, die dann damit aufwachsen, damit konfrontiert werden, dass bei dem Sport, den sie lieben, alles Kacke ist. Ich finde auch, das ist ein wichtiger Punkt, was ich finde. Ich finde die Seite, die so Sachen aufdeckt, wie der Spiegel jetzt zum Beispiel oder Jens Weinreich, die haben in meiner Meinung nach, haben die trotzdem noch mehr Ehre im Körper als die Leute, die sich dann dagegen wehren. Weil beim Spiegel wurde keiner an den Pranger gestellt. Da wurden Fakten gezeigt, da wurden Vermutungen angestellt, da wurden die Leute auch befragt. Wenn die Leute, also der Spiegel ist ja nicht so, dass er jetzt hier irgendwie boulevardesk rausgegangen ist und gesagt hat, wir stürzen jetzt den Niersbach. Die Sache ist ja, diese ekelhaften Sachen, die dann kommen, die kommen ja von der anderen Seite. Die kommen ja dann davon, die den DFB verteidigen wollen. Und wenn ich sehe, was Alfred Draxler, ich habe eine Intensivrecherche betrieben und habe rumtelefoniert. Und zwei Wochen später muss er sich jetzt entschuldigen. Einen Scheiß hat er gemacht. Das sind alles Saufbrüder, die in irgendeiner Pilzstube hocken oder was weiß ich was machen. Und ich finde im Endeffekt, wer sich hier korrekt verhalten hat, war der Spiegel, weil wo es dann hieß, ja, wir zeigen den Spiegel an und einstweilige Verfügung und so, da wurde keine schmutzige Wäsche gewaschen. Da wurden Leute interviewt, da wurde alles einigermaßen seriös gemacht und jetzt im Nachhinein stellt sich raus, hat ja gestimmt. Und wenn mal irgendwann eine falsche Verurteilung irgendwo im Raum steht, dann ist es ja ein leichtes, das zu widerlegen. Nur hat man bei den Leuten das Gefühl, die können das gar nicht. Die geben diese Pressekonferenz, Herr Wolfgang Niersbach, wo du denkst, da ist alles durchgestylt, von vorne bis hinten, die Mannschaft, Hashtag bla bla, und die lassen den armen Kerl im Nachhinein, lassen die so unvorbereitet sich da um Kopf und Kragen reden, wo ich mir denke, dass, ich weiß es nicht, ich finde, wenn es darum geht, der DFB, das Erste, was er gemacht hat, zu sagen, ja, wir brauchen eine PR-Agentur für Krisenmanagement, wo ich mir denke, Alter, sag einfach, was los ist. Also, ist ja, ja, keine Ahnung, es ist so, es ist ein ganz weites Feld, wo ich sagen muss, ich bin froh, dass da Leute gibt, die da überhaupt noch den Überblick behalten. Das ist, ja, das, so sieht es nämlich aus. Und man muss auch mal sagen, das ist doch ganz klar, dass so eine delikate Angelegenheit, wie der Spiegel sie dann vorangetragen hat, die wird nur veröffentlicht, wenn da Hand und Fuß dahinter steckt. Das haben die früher gecheckt. Die würden nie mit Halbwahrheiten wie die Bild-Zeitung einfach so ans Tageslicht gehen. Wenn ein großer Konzern wie der DFB beziehungsweise eine große Institution angegriffen wird, dann funktioniert es nur, wenn du von vorne bis hinten alles wasserdicht gemacht hast. Sonst geht das nicht. Ja. Ja, eben, und diese ganzen komischen Vorwürfe. Alfred Draxler fängt da plötzlich an, ja, es ist ja wie hier mit den Hitler-Tagebüchern, wo ich mir denke, geht's noch? Ja. Also geht's ja wirklich noch? Wenn ich doch weiß, da kann ein Funken dran sein, dann bin ich doch erstmal still. Man kann ja auch kommunikationsmäßig das so machen, wie der Beckenbauer es macht und sagt, ich äußere mich jetzt erstmal nicht. Ja, ist natürlich. Ja, aber dieses Krakele und dieses, dann fliegt es ihnen ja erst recht um die Ohren. Das ist ja nicht so, dass die sich jetzt als Opfer hinstellen, dass wir sagen, jetzt schlagen alle auf den armen DFB ein. Im Gegenteil, diese Vorwürfe standen im Raum und derjenige, der angefangen hat, hier rumzuschreien, war die Seite vom DFB. Und darum geht's ja. Und plötzlich, jetzt müssen die ganz kleinen Leute, müssen sich alle entschuldigen und sagen, ja, da war doch irgendwas dran. Und wenn die sich schon hinstellen und sagen, da war doch vielleicht was dran, dann kannst du das quasi hochrechnen und sagen, ja gut, da ist einiges dran. Weil, ein Wort, was die Sache, glaube ich, ganz gut beschreibt, was einigen Leuten auch im internationalen Fußball gut tun würde, Demut und weniger Selbstgerechtigkeit. Genau. Richtig. Ja? Sehr gut. Ja. Das denke ich auch. Auf eurer Seite, ja. Ja, Demut dürfte auch unser Gegner in 2 Wochen am vergangenen Wochenende gegen Köln erfahren. Wir wunderbare Überleitung, wie ich finde. Besser. Ja, wir spielen in 2 Wochen, genauer gesagt am 21.11. Zur besten Zeit, nämlich 15:30 zu Hause gegen Leverkusen, die ja jetzt auch so ein bisschen kommunikativ am Wochenende aufgefallen sind dazu, aber dann vielleicht gleich. Was schätzt ihr denn, wie es gehen wird? Ich glaube, Leverkusen könnte uns so ein bisschen besser vor der Spielweise liegen, weil die ja jetzt auch zeigen müssen, was sie können, sich auch so ein bisschen beweisen müssen und damit vielleicht auch so ein bisschen Raum für uns aufmachen. Dann wird das Ganze eher so nach dem Motto ablaufen, eins mehr schießen als eins fangen, oder? Also ich gehe schon davon aus, so. Also es werden 22 Mann auf dem Platz stehen für ca. 90 Minuten. Ja, du trumpfst wieder mit Fakten auf. Ich sehe, du hast gut recherchiert. Jetzt komm, die Demo hat gleich gewirkt. Ansonsten überlasse ich euch das Feld. Ich bin unsicher, weil für mich ist Leverkusen eine krasse Muttertüte aktuell. Ja, ich meine, natürlich haben sie verloren jetzt gegen Köln. Das war aber auch, will ich mal sagen, durchaus unglücklich, weil wenn der gute Papadopoulos hier rausfliegt in der 53. Minute, naja, dann entwickelt sich diese Spielrichtung doch in eine andere. Aber Köln war in dem Fall auch gut drauf, muss man auch mal so sagen. Also ich finde es schwierig. Es ist eine krasse Wundertüte und es kann halt auch alles passieren, wenn die Leverkusener ihr Offensivpotenzial, was sie haben, ausspielen mit Chicharito, mit dem Çalhanoğlu, Mehmedi und auch in Ben Arabi und selbst Brandt kannst du da einwechseln. Also da sind so viele grandiose Leute dabei. Und Kießling nenne ich absichtlich nicht, weil er für mich einer derjenigen ist, die am absteigenden Ast sind. Aber da ist einiges dabei. Da kann sich der Abwehr der Eintracht warm anziehen. Aber andererseits, wir haben jetzt die letzten Male ganz gut hinten dicht gestanden, auch gegen die Bayern. Warum soll das nicht gegen die gefälschten Bayern, ohne das mit dem fehlenden N, bin ich auch passiert. Ja, jetzt halt die Frage, gehst du halt wieder auch mehr auf Defensive und hoffst du auf den einen Konter, ja, oder versuchst du halt dann doch wieder mehr dein Glück in der Offensive zu suchen? Das ist halt dann eher so die Frage, mit welcher Spielweise Fee dann präferiert, da reinzugehen. Ich denke, dass Fee bei seiner defensiven Spielweise bleibt, weil Leverkusen die laufen auch aggressiv an. Und ich glaube, wenn die Eintracht sich darauf einlassen würde, würde die an die Bahn gehen. Also ich würde Feder sogar unterstützen, wenn er das vorhat, auch wenn ich kein großer Fan von diesem ganzen Defensiven Kram bin. Ich darf nicht vergessen, dass Seferovic nächstes Spiel gesperrt ist. Genau, das wollte ich gerade sagen, 50 gelbe Karte. Genau. Ja, eine stimmt. Schwierige Nummer. Und du musst überlegen, der einzige Verein, wo ich jetzt sage, ja, das ist so vom System her, die offen gespielt haben anscheinend, auch so ergebnismäßig, waren ja Stuttgarter dann gewesen. Ja, gut, weiß ich nicht, ob man das jetzt so vergleichen kann, die aber dann ja auch im Endeffekt nicht das hinbekommen haben zu gewinnen. Das war dann damals. Ja, ich glaube, Roger Schmidt ist auch so ein. Ich habe bei ihm manchmal den Eindruck, der ist ähnlich wie Zorniger, der hat nicht so viel Plan für Ballbesitz, glaube ich. Ich glaube, die gehen, ihr Spielkonzept gehen die vom Grund auf an, vom den Ball erobern und dann schnell was machen. Ja. Wenn du aber denen gar nicht die Gelegenheit lässt, irgendwie den Ball zu erobern und Räume zu lassen, dann können die ins Stocken geraten. Ich glaube, dass die Eintracht denen so den Zahn ziehen kann. Ich würde ähnlich wie gegen Hoffenheim vielleicht spielen, dass man nichts zulässt, aber trotzdem ein bisschen mehr als gegen Bayern nach vorne probiert, aber sich nicht auf dieses Spiel einlässt, weil der Marvin hat es angesprochen, diese Mannschaft ist trotzdem geil besetzt, auch wenn die jetzt so ein bisschen noch in so einer kleinen Mini-Krise sind und ihre defensive Stabilität irgendwie scheinbar noch nicht gefunden haben, weil die gegen AS Rom haben die, glaube ich, auch acht Dinger kassiert in zwei Spielen. Die kannst du trotzdem, ich glaube, du kannst den als Eintracht mit unseren begrenzten Mitteln eher den Zahn ziehen, indem du ihr Spiel ein bisschen kaputt machst und das so jetzt im übertragenen Sinne wie Darmstadt machst und die auf dein Niveau runterziehst, um dann vielleicht wieder so ein Spiel zu haben, ja, wo Alex Meyer einfach das 1-0 macht und am Ende ist es scheißegal, wie es zustande gekommen ist, weil wirklich Head-to-Head und wo es dann wirklich um spielerischen Kram geht, ist wieder eine Woche später, wenn wir nach Mainz fahren, aber ich glaube, mit Leverkusen sollten wir uns nicht messen. Genauso. Also du musst wirklich von der Galligkeit herkommen, du musst sehen, dass du deren Spiel zerstörst, genau, dass du wirklich die auf, wie du es gesagt hast, auf dein Niveau bringst und musst sehen, dass du wirklich, die hat ja in den letzten zwei Wochen, in den letzten zwei Bundesligaspielen wirklich das Kämpferische wieder auf den Platz gebracht, was ja vollkommen okay ist. Und genauso daran musst du ansetzen und musst einfach sehen, dass du daraus deine Punkte ziehst und auch deine Motivation. Wenn vielleicht geht auch irgendwas, vielleicht auch mal durch wieder eine Standardsituation, dass halt ein Stendera die Ecke richtig macht und Meier weiß, wo er zu stehen hat. Dadurch kann eher gehen als durch das rein Spielerische, weil dann, wie ihr das alle sagt, dann gerätst du in Teufels Küche, wenn du mit dem, wenn du mit dem Tiger anfängst, was weiß ich, Katz und Maus zu spielen, ja, und du bist die Maus, dann verlierst du. Ich denke auch, vor allen Dingen, Leverkusen hat auch viele Spieler, die du mit so einer Spielweise auch zermürben kannst, so wie Zambrano das mit Lewandowski gemacht hat, weil du hast ganz, ganz viele Spieler, die auch so ein kleines Fleck mal haben, finde ich. Wenn du Bellarabi jemand auf die Füße stellst, Çalhanoğlu jemand auf die Füße stellst, Chicharito, das sind alles nicht ganz negativ gemeint, aber das sind trotzdem teilweise Schönwetterfußballer. Also das sind Fußballer, die nicht unbedingt Bock haben, nach Frankfurt zu kommen, und wenn es hart auf die Knochen geht, da verlieren die auch schnell die Lust. Das sind keine, die dann trotzdem den Kopf oben halten. Und das hast du das auch in der Champions League bei denen gesehen. Wenn diese Leverkusener Maschine läuft, dann sind die echt stark, dann sind die, gehören die zu den besten drei Mannschaften in Deutschland. Wenn aber nicht, wenn so eine Mannschaft wie Köln dahin fährt und die unangenehm sind, dann kannst du es ja auch, dann kannst du denen so, glaube ich, in den Zahn ziehen, und im Endeffekt müssen wir, glaube ich, eine ähnliche Taktik wählen, um da irgendwie was zu reißen. Auch wenn für mich das wichtigere Spiel dann in Mainz ist, weil ich bin schon so oft in Mainz gewesen und da ist nie was geschehen. Und ich hoffe, dass wir ähnlich wie gegen Hannover einfach den Bock umstoßen. So, liebe Leute, ich mache mich jetzt schon mal ab. Ich habe hier noch ein bisschen was zu erledigen und ihr podcastet mal schön weiter. Alles klar, Marvin. Hau rein. Mach's gut. Ciao. Ja, mein Tipp. Jetzt war ich schon so euphorisch und bleib trotzdem bei einem Unentschieden hängen. Für mich macht auch Alex Meyer trotz der Tatsache, dass es bestimmt versucht, nicht das entscheidende 1-0. 0-0. Okay, vielen Dank, Marvin. Alles klar. Mach's dann gut. Bis nächste gut, Woche. Ciao. Ja, lieber Basti, wie tippst du denn das Spiel? Ich tippe 1-1. Dem schließe ich mich an. Okay, und ich hoffe, dass der Trend weitergeht, denn ich glaube, Leverkusen hat die letzten zwei Spiele 2-1 verloren und dass wir auch jetzt hinbekommen, 2-1 zu gewinnen. Das wäre sehr gut. Ja, der Trend ist zwar nicht our friend, aber wir notieren das mal so. Ein bisschen mehr Angst als vor der Spielweise von Leverkusen habe ich dann vor dem Interview, was Rudi Völler nach dem Spiel vielleicht gibt. Sehr gut. Bei unserer Kategorie Dummschwätze der Woche wahrscheinlich werden, gell? Korrekt. Ja, ich weiß. Rudi Völler schon das ein oder andere Mal dann doch durch seine recht impulsiven Interviews aufgefallen. Wahrscheinlich total unvergessen die Weißbier-Ansprache bei Waldis WM-Studio, ja, die ja noch als eine der positiveren zu bewerten ist. Aber das am Wochenende, das war ja so ein totaler Griff daneben, oder? No-Go, ja. Ich finde auch, der ist sehr unsouverän. Also ich muss sagen, der ist, was er da mit der Jessica Kastrop gemacht hat, man kann ja von ihr halten, was sie will, aber die ist ja eigentlich eine Fußballfachfrau, die einigermaßen in Ordnung ist, finde ich. Und die Frage, die sie da gestellt hatte bei dieser Szene, wo er ihr dann irgendwie so herablassend auf den Arm tätschelt oder auf die Hand tätschelt, die war berechtigt. Also Leverkusen hat, wie wir es eben angesprochen haben, Leverkusen hat in den letzten Spielen echt überdimensional viele Tore kassiert, auch durch ihre Spielweise begründet, wo sie scheinbar teilweise nicht den Schalter umlegen können. Und das ist eine ganz legitime Frage. Und er guckt die so ein bisschen herablassend, grinsend an und tätschelt ihr auf die Hand und fragt so, und Erik, hast du noch eine Frage? So von wegen, als wenn unser unser Oldschool-Rudi aus einer Zeit kommt, wo Frauen im Fußball irgendwie noch gar nichts zu sagen haben und keine Ahnung, das ist, für mich kam das arg unsympathisch rüber, also muss ich ganz ehrlich sagen. Zumal man ja sagen muss, was soll das sein? Also er macht dieses sexistisch Abwertende und sagt, tätschel, du Frau, du bist eine Frau, du hast bei Fußball gar nichts zu sagen. Und wen fragt er? Erik Meier, hallo? Das ist der eigentliche Wahnsinn daran. Der hat auch ja, eben. Also da hat Jessica Kastrop meiner Meinung nach sogar noch mehr Ahnung als unser 100% Meier-Johnny, der jetzt mittlerweile sogar sich ins Bild beamt, habe ich, glaube ich, gesehen. Also das muss ich sagen, Rudi Völler ist in letzter Zeit auch schon echt öfters dadurch aufgefallen. Viele Leute sagen, vielen Dank, Rudi, dass du im Fußball, der Fußball lebt und bla bla bla. Aber finde ich gar nicht. Ich finde, Rudi Völler macht einen sehr unsouveränen Eindruck, was sowas betrifft, weil er teilweise einfach auch Bullshit redet und deswegen finde ich die Nominierung als Dummschwätzer der Woche sehr, sehr passend. Ja, Tante Käthe hat mal wieder ein bisschen gezeigt, dass er mit so Situationen nicht souverän umgehen kann, sobald die Fragen ein bisschen unangenehm werden, und du hast ja schon angesprochen, sie war völlig berechtigt, will er nicht darauf antworten, ist beleidigt und zieht da so ein bisschen diese sexistische Scheiße ab, aber gut, muss er ja wissen. Und ich denke, dass er trotzdem viele Anhänger noch hat, die sagen, ja, hat er doch super gemacht, war ja souverän, wie er das übergangen hat. Ich fand es eher auch etwas unbeholfen und eher lächerlich, und dementsprechend lassen wir das auf jeden Fall als Dummschwätzer der Woche gerne durch. Naja, er hat ja vorher schon nicht punkten können, er ist ja wohl, so wie ich habe das auch nur so bruchstückhaft mitbekommen, aber er ist ja wohl, bevor die eben angesprochene Szene war, hat er ja wohl schon über diese rote Karte diskutieren wollen und war ja der Meinung von wegen, dass das gar keine rote Karte war, woraufhin Erik Meier ja relativ klar gesagt hat, von wegen, nö, klar, rot hätte ich auch nichts anderes gemacht. Also da ist er ja da schon mit seiner Argumentation da irgendwie nicht durchgekommen, und das war dann halt so der Punkt, wo man einfach gemerkt hat, er weiß sich jetzt nicht anders in dieser Situation zu behelfen. Aber da muss ich halt auch dazu sagen. Ja, stimmt, das war auch lustig. Das habe ich ganz vergessen, weil was du eben ansprichst, war ja auch lustig. Er hat sich ja so dahingestellt und hat erst Erik Meier und Jessica Kastrop auch schon am Anfang schon herablassend behandelt und so von wegen, ja, aber ihr bei Sky, ihr habt doch hier jetzt auch so einen Schiedsrichter-Experten und der wird euch gleich erzählen, dass das keine rote Karte war. Ja. Und Gagelmann sagt in zwei Sätzen ganz klar rote Karte. Ja. Dann saß er da, ist ihm alles aus dem Gesicht gefallen. Das war schon echt geil. Naja, ja, aber es ist souveränere Auftritt. Ich weiß nicht. Ja. Menschen in der Position müssen eigentlich in diesem Thema Umgang mit Medien. All der Zeit vor allem, das ist ja auch nicht neu. Also. Ja, also. Ja, das denke ich auch. So, wir haben aber, glaube ich, noch einen zweiten Nominierten. Ja, das ist eher ein kleiner Scherz, weil ich habe mich am Wochenende, ich habe diese Werbung, glaube ich, 500 Mal gesehen. Vielleicht kennen sie manche. Ich nominiere als zweiten Dummschwätzer der Woche Günni, der sich gerade für HD Plus oder nicht entscheiden muss und irgendwie dann Platzhirsch oder Vollhorst oder irgendwas. Ach, diese dämliche Werbung. Und ich nominiere den Sprecher von dieser unfassbaren Werbung, der sich immer weiter reinsteigt. Bist du Platzhirsch? Bist du das? Wo ich mir denke, Alter, beruhig dich. Und mit Sicherheit will der moderne Mann sich nicht darüber definieren, ob er ein Platzhirsch ist, weil er ein schwuchtliges HD-Plus-Paket abonniert, wo RTL HD sonst irgendwas dabei ist. Und diese Werbung läuft so oft in letzter Zeit und dieser Typ schreit so darum. Deswegen nominiere ich den zweiten Dummschwätzer, den Sprecher von dieser ekelhaften Werbung. Sehr gut, verständlich. Ja, ich habe die Werbung noch nicht gesehen zum Glück, aber ich kann es nachvollziehen. Sei froh. Ja, ich habe sie, glaube ich, schon ein paar Mal gesehen, wenn das die selbe ist. Ich meine mich dann irgendwas erinnern zu können. Aber ich habe sowieso mittlerweile die Angewohnheit, in dem Moment, wo der Schiri zur Halbzeitpause abpfeift und ich zu Hause vorm Fernseher sitze, die Geste ausmachen, ja, 15,5 Minuten warten und wieder anmachen, weil das ganze dumm geschwätzige Gebabbel dazwischen, das kannst du dir nicht antun, ja. Und ich will mich einfach nicht echt Woche für Woche dafür aufregen, dass ich für den Mist auch noch einen Haufen Kohle auf den Tisch lege. Das ist echt teilweise Wahnsinn, ja. Ich beiß aber den sauren Apfel und leide darunter, damit wir hier um die Kategorie am Laufen halten. Genau. Ja, auch wenn ich sagen muss, ich habe diesen Wochenende den Doppelpass auch nach 10 Minuten abbrechen müssen, als Thomas Helmer und was ich werde noch gesessen hat. Jetzt war, wir haben es ja mit Max jetzt auch schon besprochen. Man kann, wenn man einigermaßen klar bei Verstand ist, dann kann man sich das nicht anschauen. Da wird eine Scheiße erzählt. Das ist unglaublich einfach. Das hat überhaupt kein Gehalt. Das hat gar nichts. Und da frage ich mich teilweise echt, was, ja, der Doppelpass, ob die das nicht in den Quoten irgendwann auch merken müssen, weil früher konnte man das, glaube ich, wenigstens noch einigermaßen schauen. Und ich glaube, die Einschaltquoten stimmen dafür noch leider. Also ja, es gucken noch zu viele. Okay. Komisch. Ich wiederhole mich ungern, aber ich habe es, glaube ich, schon das ein oder andere Mal gesagt. Warum guckt ihr den Mist einfach jede Woche noch? Es ist so Gewohnheit, ich habe es als Kind schon geschaut. Rudi Brückner war früher ein cooler Typ, fand ich. Und dann hat man das immer so... Ja, aber das ist auch gefühlt 200 Jahre her. Sonntags auf. Typisches Ritual ist das, ja. Das ist so ein Ritual, genau. Sonntags so als Start in den Fußballsonntag. Wenn, ja, ich bin ja dann meistens sowieso noch fertig und dann stelle ich mir irgendwas zu essen. Ja, aber mit der Argumentation lasse ich das ja noch durchgehen, dass du einfach sagst, du bist noch von dem vielen Weißwein vom Vorabend so geschafft, dass du etwas auf extrem geistig niedrigem Niveau brauchst, um dich langsam in diesen Tag hineinzukämpfen. Okay, aber danach hört es auch schon wieder auf. Wie gesagt, ich hab's gut, ich muss dazu sagen, ich nehme das meistens auf meine Festplatte auf, weil ich um 11 Uhr dann entweder gerade erst nach Hause komme oder noch schlafe. Oder den Schlüssel suchst, je nachdem. Genau, eben, ich muss erst mal in die Wohnung reinkommen. Nee, aber allgemein, weil wir hatten ja oft dieses Thema, wenn wir Sky eben drüber gesprochen haben, es ist teilweise echt krass und früher war sogar Sky 90 noch eine Sendung, wo du sagst, das ist wenigstens noch ein bisschen über allem. Es ist mittlerweile auch nichts mehr. Also da sitzt ja auch jetzt nur noch Lothar Matthäus und dann sitzt noch der. Es fehlen echt diese... Ich finde, es fehlen Fußballsendungen, wo Leute, die auch so ein bisschen Demut haben, was wir vorhin angesprochen haben, und die einfach sachlich über den Kram sprechen. Und ich habe gedacht, ich stehe tatsächlich im Wald, weil wir haben uns, als der Max bei uns zu Gast war, noch echt drüber lustig gemacht, wie der Max es aushalten kann als Bayern-Fan, wenn immer über die Vertragsverlängerung von Guardiola gesprochen wird. Und was, über was reden die in dieser ersten Viertelstunde beim Doppelpass, die ich noch geschafft habe? Da reden die darüber mit Uli auch noch, was Guardiola, ob der seinen Vertrag verlängert. Wo ich mir gedacht habe, mittlerweile wirkt das so, als hätte Switch Reloaded diese Sendung übernommen und würde da echt nur noch eine Karikatur davon machen, weil das können die ja nicht ernst meinen. Was für eine Redaktionskonferenz hocken die denn da und sagen, hier, ich habe echt ein spannendes Thema rausgesucht. Wollen wir nicht mal hinterfragen, wann der Guardiola seinen Vertrag verlängert? Also, sorry, da fällt mir dazu auch nichts mehr ein. Du, die nächste Stufe ist eigentlich nur noch, dass wenn Guardiola den Vertrag unterschreibt, dass es dann einen ARD-Brennpunkt dazu gibt. Ja, genau. Ich hab auch an den Doppelpass getwittert, ob die nicht mal unbedingt eine fünfständige Sondersendung Thema Guardiola Vertragsverlängerung machen wollen. Im Zweifelsfall lassen die sich das auch noch einfallen. Aber ich glaube, wir haben auch noch ein bisschen was Positives in unserer letzten Rubrik, nämlich die Empfehlungen für die Woche. Ich glaube, da gibt es auch das eine oder andere, wo man sich vielleicht auf einem höheren Niveau mit dem Thema Fußball auseinandersetzen kann. Ja, ich habe als allererstes einen Artikel, den habe ich gestern bei Fokus Fußball gefunden. Das ist vom Blog Trifft Ball. Da wird so ein bisschen diese angebliche Wolfsburger Jugendarbeit entzaubert. Und den fand ich ziemlich interessant, weil Wolfsburg ja auch so tut, ja, wir hauen nicht nur das Geld raus und wir geben nicht nur 30 Millionen für Schüler aus, völlig überbewertet und 30 Millionen hier, 30 Millionen da, sondern wir haben auch unsere eigenen Spieler und da wird es so ein bisschen entzaubert und wirklich mal analysiert auf eine fachliche Ebene, wer denn wirklich bei Wolfsburg, wie die Durchlässigkeit wirklich ist. Das ist ein guter Artikel, finde ich ganz gut beschrieben. Meine zweite Empfehlung ist dann nochmal ein kleiner Hinweis an die, zu dem 11-Freunde-Jahresrückblick am 1.12. in der Frankfurter Batschkap im Riederwald in der 9. Weil mittlerweile, glaube ich, die Gäste bestätigt sind, die da sind. Das ist, glaube ich, Manfred Binz, Harald Stenger, Friedhelm Funkel und moderiert wird von Philipp Köstler. Und ich glaube, bei den drei Gesprächspartnern, das könnte auf jeden Fall ein sehr lustiger Abend werden. Ja. Gerade wenn Funkel und Harald Stenger irgendwie da sind. Ich glaube, die werden mit Sicherheit auch den einen oder anderen Rotwein auf der Bühne trinken. Das könnte auf jeden Fall eine lustige Sache sein. Und jetzt, um Überleitung auch mal zu machen, noch eine lustige Sache fand ich. Ich habe noch einen Artikel reingestellt, wo der ehemalige U23-Trainer von Dortmund, David Wagner, ist jetzt, glaube ich, ähnlich wie sein bester Freund Klopp, nach England gewechselt, nach Huddersfield in die zweite Liga, glaube ich. Ja. Und das ist auf jeden Fall sehr lustig, weil sie ihn halt gefragt haben. Zum Thema Jürgen Klopp haben sie so natürlich Parallelen gezogen, weil sie beide von Dortmund kommen und weil er auch der Trauzeuge auf Klopps Hochzeit war, wurde dazu befragt und haben sie gefragt, ob es tatsächlich stimmt, dass der, ist ja der Trauzeuge quasi der Best Man ist. Und ja, das stimmt tatsächlich, auch wenn ich mich an der Hochzeit nicht mal mehr an meine eigene Rede erinnern kann. Und da habe ich mir gedacht, das fand ich als alter Schlüsselverlierer sehr sympathisch. Sagt er, er kann sich an seine Rede nicht mehr erinnern oder er kann sich an die von Klopp nicht mehr erinnern? Nee, an seine eigene. Also er hat als Trauzeuge quasi auf Klopps Hochzeit eine Rede gehalten, weiß aber gar nicht mehr genau, was er gesagt hatte. Ja, es muss eine gute Party gewesen sein, das definitiv. Denke ich auch. Ja, das klingt nach etwas, was man sich mal durchlesen kann. Ich glaube, da kann man sich dann auf noch mehr lustige Pressekonferenzen aus der Premier League freuen. Der Thorsten Legert ist auch voll präsent. Gell? Ich habe zwar jetzt nichts reingestellt, aber ich habe bei Zeig das wunderbare Welt des Fußballs habe ich ihn am Sonntag wieder gesehen. Thorsten Legert. Kann man sich bei Zeigler nochmal angucken. Lustig war, der hat irgendwie als alter Bremen-Spieler hat einen ganz, ganz lieben Gruß an seinen Freund Arne Zeigler gesendet. Und ganz am Ende von der Sendung hat Arne Zeigler dann quasi das Footage gezeigt, was nicht gesendet wurde, beziehungsweise was am Vorderdings vor der Aufnahme gemacht wurde, wo Thorsten Legert ihn erstmal fragt, Arne Zeigler, wer? Und dann in dem Interview tut er so, als wäre mein Freund Arne, hoffentlich sehen wir uns bald wieder, aber keine Ahnung, ich will ja auch keine komischen Gerüchte streuen, aber alle Leute, die sich mit Thorsten Legert beschäftigen, sollten ihm auf jeden Fall mal auf seine tellergroßen Pupillen schauen. Interpretation lasse ich offen, aber mit dem ist irgendwas nicht in Ordnung, glaube ich. Hat er eigentlich einen Twitter-Account, der wäre doch prädestiniert dafür, jeden Tag irgendwie einen Tweet abzusenden. Das ist doch. Ja, das ist auch, ja, das wäre das Highlight des Tages. Der hat schon, er müsste eigentlich einen Duden rausbringen. Deutsch, Legert Deutsch mit diesem richtungswegend und was er alles so raus hat, ist schon echt. Ah. Ja. Oder so Glückskekse, so. Ja, genau. Einzelne Sprüche. Er hat sich auch irgendwie ganz komisch, das gab es auch letztens. Hat ihn irgendjemand gefragt, ob er irgendwie ins Dschungel oder irgendwas? Der hat auch was ganz Merkwürdiges gesagt. Ach so, diese Dschungelcamp-Geschichte, wo er dann gesagt hat, und selbst wenn ich es wüsste, würde ich Nein sagen. Nein, genau, so irgend sowas. So ja, woher die Gerüchte kommen, aber selbst wenn ich es wüsste, würde ich Nein sagen. Wo ich auch gedacht habe, Junge, ey, was redest du für ein Zeug? Ja, genau, es ist sehr kurios. Also, genau, also dann vielleicht ist das eine Alternative, auch hier, wenn einem der Doppelpass sonntags dann zu anstrengend ist, könnte das noch so eine Alternative sein, um geschmeidig in so einen Tag zu starten. Ach, Thorsten Legert googeln. Genau, einfach mal auf YouTube gucken, da gibt es so ziemlich alles. Da gibt es mittlerweile ziemlich viel. Ich glaube, du hast ganz am Anfang gesagt, du würdest hier so auf DVD kaufen. Ich glaube, bald sind wir auch schon mein Material angekommen, dass man fast eine DVD machen kann. Ich glaube auch, ich will dann aber die Steelbook Edition. Das muss dann Minimum sein. Auf jeden Fall. Nun gut, ich möchte mich nochmal bedanken für die vielen Kommentare, die wir letzte Woche zu unserer 200. Folge bekommen haben. Ich hatte ja gesagt, ich hätte gerne ein bisschen mehr Kommentare in unserem Blog, und wie so oft, wenn man euch sowas sagt, dann bekommt man das natürlich auch ganz schnell. Von daher vielen Dank für die Kommentare und für die vielen Glückwünsche, die über Twitter, Facebook und so weiter noch zu uns reingerannt sind. Wir machen auf jeden Fall kräftig weiter und den versprochenen textuellen Beitrag zu Statistiken und wer hat wie viel zumindest Teilnahmen an Folgen gehabt, nicht Redeanteile, aber zumindest Teilnahmen, der kommt auf jeden Fall auch noch, aber der liegt zeitlich so ein bisschen gerade in der schwierigen Range. Ja, alle Links zur heutigen Folge gibt es auch wieder unter eintracht-podcast.de, Folge 201, und ich sag vielen Dank an Dennis, Basti und Marvin fürs Mitmachen und wünschen eine schöne Restwoche, eine schöne Länderspielpause und wir hören uns nach dem Leverkusen-Spiel in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Hey! Mann.